gut, jetzt höre ich mich ja nochmal selbst. Na? Ja, sei bitte ruhig. Ja. So, jetzt? Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Wir waren bei 80 Jungfrau. Ah ja, genau. Aber beim Campingplatz anmelden. Ja, stimmt. Da muss, aber man darf immer nur gleichzeitig 3 Besucher haben. Das heißt, die müssen da vorne dran warten, bis du mit deine 3 fertig bist. Und die dann halt keine Jungfrau mehr sind. Ah, was geht denn auf dem Campingplatz ab, wenn die in der Zeit keine Jungfrau mehr sind? Weiß nicht. Vielleicht fallen sie hin und so reißt plötzlich was. Da liegt so Räche und dann geht der so hoch und der ist halt so abgebrochener Räche in der Mitte und dann entjungfert er die. Alles klar. Ich weiß ja nicht, ich fahre einfach Fahrrad und... Ich weiß ja nicht, wie das so funktioniert. Ich bin da ja nicht so... Nicht so affin. Aber da steht, dass der Stellplatz immer nur von der angegebenen Personenzahl genutzt werden darf. Also müssen wir, glaube ich, schon 6 Personen angeben. 6 oder so. Oder können wir die einfach jede Nacht als Gast anmelden? Das sind wir im Endeffekt beim gleichen Preis eigentlich, wie wenn wir Person. Nee, wenn mir any Person. Das kostet doch nur 3 Euro. Stimmt. Das heißt, wenn fällt das einfach... nicht irgendwie auf? Nee, Quatsch. Wenn wir keine Ahnung, 6 da lang, all 3 Nächte, 3 Personen als Gäste anmelden. Jo, mir. Die eine Nacht melde die eine 3 die andere an und dann tauschen wir. Wir wollen jetzt nur die andere 3 da anmelden. Mir wollt jetzt nur die Besucher sind. Da haben wir immer mehr Besucher. Nein. Heute sind 4 Besucher. Ach, geil. So, jetzt Anfragen. Also ich gebe mal hier mein Date an. Wann bin ich in Geburt? 2000 ist das Jüngste, was man angeben kann. Ich gebe mal mein richtiges Geburtsdatum an. Obwohl, nee, da bin ich ja noch nicht voll geschäftsfähig. Ja, dann, ja. Ich kann aber nicht ein Falsches angeben. Ich gebe mein Richtiges an. Wenn sie mal was sagen will, dann schreibe ich gerade, du bist die Verwaltung von einem scheiß Campingplatz und nicht Fort Knox. Da wäre ich ja wohl... Mein Gott. E-Mail. Machen wir mal seriöse, nicht die Peter Peschlewski, die kommt immer seltsam. Die habe ich bei der Frau Mator angegeben. Weil die immer so gern Arbeitsaufträge schickt und die sehe ich ja sonst nicht, weil ich die anderen so selten kontrolliere. Wo hast du beim Bund Acheni angib? Ja. LG. nicht die Peter Peschlewski. Schade. Apropos Bund, ich wollte ja, hat nicht das eine Gruppe geschrieben? Ja, ne? Ja, ja. Was sagst denn du dazu? Kannst du gerne machen. Gut, die Meinung, danke Merkel. Ist mir eigentlich ziemlich latte. Wo kommt man her? Albanien? Ne, da werden wir nicht genommen, weil wir eine Wohnen. Wir klauen den ganzen Campingplatz und bauen den dort ab. Ich glaube, wir sind aus Polen. Aserbaidschan, Bosnien-Herzegowina, Vatikanstadt. Weil Leo, du musst Intra, Name der, Vorname der, Nachname Papst. Mach das mal, gib an, Vatikanstadt, der Papst. Ach, hallo, nee. Herr Papst. Achso, eure Eminenz, natürlich dürfen Sie Anmerkungen. Also der Herr Papst. Anmerkung. Vorname der. Das muss ich machen. Standplatz, so einer, ne, fürs Papamobil. Anreise, alles, ne, dann so angebe, so Straße, St. Petersdom, Vatikanstadt, Anmerkung, der Papst. Und ob schon bei Name der und Name Papst. Und dann reservieren. Und dann so, oh, natürlich. Ist das für Sie natürlich kostenlos. Oder bei Anmerkung, der volle Zorn Gottes wird auf Sie herabregnen, wenn Sie es nicht schaffen, rechtzeitig für mich zu reservieren. Was schreibe ich denn bei Anmerkung? Wir wollten seriös bleiben. Klar. Was schreibe ich dann bei Anmerkung? Gucken wir mal. Gut, ich weiß ja auch nicht. Gut, kann man durch nicht. Das kommt nicht das so gut. Das darf ich den in dem Österreich da? Guten das Tag. Das ist Österreich, oder? Warte mal. Guten Tag! Verstehen Sie das? Dann für... Der Angriff Steiner sein Befehl! Gut, ob das jetzt als Kommentar so gut kommt, ist jetzt die Frage. Jetzt Anfragen. Der Führer, der Angriff Steiner sein Befehl. guten Tag. Brauchen kein Dingens. Das brauchen wir jetzt eigentlich drei Standplätze oder nicht? Wegen drei Autos? Wir möchten zu sechs haben. Auf ihrem Campingplatz. Ist dies erlaubt? Wenn dabei auch noch Kameras laufen? Nee, Kamera kommen wir auch noch später dazu. Aber jetzt zuerst mal. Ah ja. Wir möchten zu sechst mit drei Fahrzeugen anreisen und für die angegebenen Zeitraum, so hört sich viel besser an. Angegebenen Zeitraum. So, also ich wollte mal jetzt nur kurz was anmerken, ne? Das, ja? Das ist keine Bewerbung, gell? Also die entscheide jetzt nicht, denn nehmen wir nicht. Wenn die Platz haben, nehmen sie uns. Wir möchten zu sechst mit drei Fahrzeugen anreisen und für den angegebenen Zeitraum während des GTI-Treffens ihre... Schreib vielleicht besser PKW, sonst denken sie, wir kommen mit drei Wohnmobile. Stimmt, drei PKW. Personenkraftwagen! Mit drei Kraft durch Freudewagen. Während des GTI-Treffens ihren Campingplatz als Herberge nutzen. Oh Gott. Bei ihnen campen, mein Gott. In Klammer wie Yannick bei COD. Ja, wow. Wow! Ist es möglich, die PKW auf den Stellplätzen abzustellen und dort mit Zelten, ich freu's mal ganz dumm, zu campen. Plätzen. Gruß. Peter. Echlewski. Hitler. Unverbindlich anfragen. Oh, er fragt unverbindlich. Sollten Sie innerhalb 24 Stunden keine Reaktion von uns erhalten, hat etwas nicht geklappt. Bitte kontaktieren Sie uns dann. Better Call Saul. Was ist Better Call Saul? Ja. Wenn man 24 Stunden keine Antwort kriegt, Better Call dann Saul. Dann wird Saul eingeschaltet. Da kennen wir nichts. Da kennen wir nichts, da rufen wir da an. Da wird verklagt. Da wird geklagt bis... Doch wenn ich bei den Bullen snitch, Schatz, steht es 1-0 für mich. Gut, bleibt noch die Frage, warum zitierst du Alligator? Und warum liegt hier eigentlich drauf? Darf er das? Ja. Ja, er darf. Wir müssen mal Secret Hitler spielen, fällt mir gerade auf. Eine Tabletop Simulator kaufen. Oh. Vielleicht plätscht. Oder ich gebe dir ein bisschen Muller und krieg's als... Ja, als Brettspiel, dann spielen wir das bei dir am Geburtstag. Das wollte ich, das war ich echt im Überlegen, ne? Alter, das wäre voll das die nice Idee. Das ist geil, wenn man ein bisschen was getrunken hat. Was muss ich denn da bezahlen? Das geht auch so, oder? 25. Okay. Ja gut, muss man halt gucken, weil wir sind ja irgendwie, was weiß ich, 15, 16 Leute. Muss ja, wenn nicht, machen wir das am nächsten da. Muss noch überlegen, wie ich euch alle unterkriege. Weil wenn der Flo auch noch kommt und... und die andere zweite und ist der Lima und ihr Freund und der Yannick und seine Freundin. Ich glaube, Yannick soll sich Hotel nehmen. Das hat er von sich schon gesagt. Weil er dann etwas mehr Intimität genießt. Ich hab's jetzt einfach mal schöner gedacht. Da kann er sich wahrscheinlich kein vernünftiges Leisten, muss also 50 Euro Hotel, wo er dann in so einem Bett schläft, dass er wahrscheinlich durchbrecht. Der Wortlaut war, dann kann ich meins ballern. Gut, sehr... Aber ich wollte es jetzt hier nicht so ausdrücken. Oh, es gibt jetzt bei mobile.de so Kategorisierung. Einsteigerauto, Luxusauto, Stadtauto, Sportwagen, Cabrio, Oldtimer, SUV, umweltfreundlich. brauche ein Luxus. Luxusauto. Das erste, was kommt, Chevrolet Camaro Coupé. Ich bin die ganze Zeit überlegen, was ich mir kaufen soll, ja. Chevrolet Camaro Coupé. Einsteigerauto. Ja. Volkswagen Polo, Festpreis, 99 Euro. TÜV. Noch das TÜV. 99 Euro? Ja, noch TÜV. In lange Potsdam. Nicht mehr. Geh in Potsdam. Ja, alles klar. Komm ich nie mehr mit zurück. Ich wollte gerade sagen, sitzt du mit dem Karren da mal nach Wegberg komme. Oh, du wohnst im Wegberg. Scheiße, jetzt habe ich gesagt, das muss ich rausschneiden. Rauspiepsen, professionell. Hörst du mit der Karre nach Piep kommen? Oh, du wohnst ja in Piep. Jetzt habe ich das gesagt. Da wäre auch noch ein Dacia Cuore für 500 Euro, der aussieht, als wäre er kein 500 Euro wert. Oh, ein Fiat Marea. Warum gucken wir jetzt nach Autos? Weiß ich nicht, weil ich gerade da mobile.de gesehen habe. Ah, okay, die erste Anzeige bei Einsteigerautos 5000 Euro Alfa Romeo, alles klar. Nee, ich wollte eigentlich was anderes gucken. Genau, ich wollte auf Google Maps. Oha, warum habe ich keine Rechte, hier einen Link zu schicken? Weil du ein Fake-Kleinchen bist. Sowas habe ich ja gedacht für mich als erstes. Das wäre voll nice. Das ja, dann habe ich eigentlich auch gedacht. Ja klar, fürs erste Auto, hallo. 50 PS, oh je, oh je. Da darf aber keiner mitfahren. Ja, es geht, geht darum, ums Vorankommen. Es gibt halt Leute, die kommen mit Berg nicht hoch mit ihren Autos. Und das dann irgendwo schon traurig. Ich wohne in NRW, da sind Kehberge. Ja, ich weiß, aber so mit so einem Toyota Aygo oder so, da kommst du gar schon halt nicht den Berg hoch. Also ich muss da damit morgens 8 Kilometer zur Schule kommen und wieder hem. 8 Kilometer, oh je. Das war's eigentlich. Kolb. Vielleicht mal inkaufen und ab und zu vielleicht mal runter nur Kastel. Und vielleicht je nachdem, was das wert, dann. Ja, ich weiß ja nicht, wo ich dann hinziehe. Der München oder Hamburg. So, Klagenfurt am Wörthersee, da haben wir doch noch die Eingabe. Bewölkt 2 Grad. Das interessiert mich nicht. Mich auch nicht. Kann man das da irgendwie nochmal infahren? Danke. Wir können dort eigentlich auch hinfliehen. Das wäre, glaube ich, einfach. Ah, gut, dann lass mal hinfliehen. Ich gucke mal, was so Fluch ab Saarbrücken noch. Saarbrücken. Flug. Klagenfurt. Da gibt es sogar wirklich Leute, die sowas schon mal gesucht haben. Was? 720 Euro! Oh, Schnapper, der ist an. Das ist echt, du zahlst ja jeder Kilometer Euro. Und das ist nur der billigste. Noch ein Euro, noch du kannst ein ja mit der Lufthansa fliehen, da kostet 1500 Euro. Direkt du kannst Flug dafür Autokarfe, Nuna fahren, wieder zurück. Ein Propellerflugzeug. Das heißt, wenn du so alter Golf kaufst, weil er dort mit Nuna fahrst, in irgendwo gehe, ist immer noch billiger, wenn der voll, Dingenschade hat. Hier, wie heißt die Scheiße jetzt? Jo, Totalschade, ne? Ja. Totalschade, das wurde eigentlich gesucht. Totalschade hat es immer noch billiger als zu fliehen. Du fliegst mit einer Propellermaschine nach Luxemburg. 25 Minuten. Dann fliege mit einem normalen Flugzeug von der Lufthansa nach München. Von München fliege ich nach Wien. Und von Wien fliege ich nach Klagenfurt. Wieder mit so einem Propellerflugzeug. Alles klar. Welche? Nach München kostet 38 Euro, aber nur Klagenfurt 720. Dann ich komme nach Mailand mit 240 Euro, fahre nach Mailand. Oh. Was noch südlicher geht. Komm, auf geht's. Wir fliehen nur Mailand. Der teuerste Flug kostet 2100 Euro. Der geht zuerst mal nach Berlin, von Berlin dann nach Wien und dann nach Klagenfurt. Oh, die Maschine nach Klagenfurt ist oft mehr als 30 Minuten verspätet. Alles klar. Ist Kevin eigentlich noch anwesend oder ist der mittlerweile tot? Der hat sich gemutet. Hört uns nicht mehr. Ja, hätte ich auch gemacht, wenn ich der wäre. Kurz mal Routenplaner. Klagenfurt nach. Gernige Navi. Janik. Der feine Herr ein Navigationsgerät. Nur Sprachnachricht schicken. Es sind nur 180 Kilometer von Klagenfurt bis ans Mittelmeer. Hatte man das nicht schon mal festgestellt? Ja. Diese Route, vor allen Dingen Ausrufezeichen, diese Route verläuft durch Slowenien. Warte mal. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, gell? Ja. Schade. Warum schade? Du hast uns jetzt gesagt, fahren wir noch einer da runter oder so. Ja, der Ralf, der Kevin und ich haben da schon andere Pläne. Was haben ihr dann für Pläne? Ey, wir haben ja nichts zu tun. Wir sind ja komplett frei, die Zeit. Ah. Da ist die Stadt Bliet. Bliet? Bliet. Hier sieht man Hui. Wolfsberg. Das hört sich sehr deutsch an. Wolfsberg. Maria Zell, da war mein Vater drin. Auf der Jagd. Eisenerz. Oh Gott, sind das Namen. Ja, ich hab das jetzt richtig verstanden. Die geben uns Scheid, oder was? Ja, in den nächsten 24 Stunden. Wow. Wörthersee. Krumpendorf am Wörthersee. Reifnitz. Da ist Reifnitz, da ist der Campingplatz. Würde Krumpensee? Ey, Krumpenbach? Ne, ich hab schon wieder vergessen. Krumpendorf. Krumpendorf am Wörthersee. Pörtschach am Wörthersee. St. Martin am Terrelsberg. Eich. Köttmannsdorf. Lambischel. Da ist der Lambischel. Das ist das jetzt. Ach, der Lambischel. Der heißt Lambischel. Dann ist einfach nur Bach. Oh, guter Bach. Interessanter Name. Und wo war hier? Mir war am Bach. Also, ich guck mal grad. Von Kastel. So, nochmal. Kann ich nicht irgendwie zwei Route machen, wo wir uns überschneiden können? Ja, das gucke ich gerade. Please, Kastel. Nicht pleasen. Silberstunde 45. Auf dieser Route fallen Landgebühren, Mautgebühren an. Diese Route führt über eine Landesgrenze. Ja, wir müssen dann so wie Knett kaufen. Welche so wie Nett, wie Knett, ja, wie Minett, ja. So Uffkleber. Wir müssen Wignett kaufen. Wignett, weil von der Österreicher, weil die haben keine Straßenmaut, also die haben Straßenmaut oder so. Yes. Hello my friends, I go B. Du spielst jetzt nicht ernsthaft competitive. Doch. Oh Gott, bist du voll Spaß. Irgendwas muss ich doch während der so machen, außerdem ist mir der Rang mittlerweile egal. Spielst du jetzt mit deinem, spielst du jetzt Global Competitive? Einfach. Ja. Okay. alles klar. So. Die Route ist eigentlich ziemlich simpel. Also wir fahren Karlsruhe, Stuttgart, Ulm. Oh, da können wir beim Elotrix vorbeifahren. Oh, der Elotrix. Bei Montana. Also es gibt zwei. Hä, warum sollte man die andere Route fahren? Die dauert über eine Stunde mehr. Oder wir fliehen in 5 Stunden 25 für 720 Euro. Da fahren wir durch München, nee, oder um München drumherum. Wo sind die Allianz Arena? Die will ich, wenn ich mal gesehen habe, dort. Ich mir erzähl, dass so die Allianz Arena nicht drauf ist. Dachau ist dort. Willst du mir nicht erzählen? Ah, ich wollte schon sagen. In ja, welche, ich wollte gerade schon sagen, du. Welche wäre in Dachau... Wer das KZ Dachau aufgebaut hat oder wer dafür zuständig war. Ja, ne. Der Himmler. Und ach, hier gibt's. Guter Mann, guter Mann. Okay, gut, dass du das sagst. Und hier gibt's einen Weg, eine Straße, der heißt Himmelreichweg. Und ich habe da eben Himmlers Reichweg gelesen. So, gutes Himmlerreich. Da gibt's auch noch die Adolf A. Hölzelstraße. Das ist alles sehr verdächtig. Da sind noch Überbleibsel. Da sind nur eine halbe. Schloss Dachau. Das war früher Ammo. Oh Gott. Ich kann mir doch sowas nicht angucken. I gotta win. Sudetenlandstraße. Landschaft. Cinema Dachau. Oh, ich könnte so viel Gewitze bringen, ne? Ach, aber Stresemannstraße, sehr, sehr guter Mann, der Stresemann. Ach, der gute Herr Mann. Nee, guter Mann, der Herr Stresemann. Alte Liebe an der Amper. Das ist ein schöner Name für Restaurant. Das hat nicht Humo geguckt. Fällt mal gerade auf. Ich habe gerade voll das Déjà-vu. So. Ich wollte eigentlich gucken, wo man in München abfahren muss, weil die scheiß Allianz Arena zu betrachten. Da ist es doch. Nee, das kann ist ich auch alles. einfach über die Autobahn, aber ist ja Nee, direkt an der Autobahn. das ist. Ja, das. Ja, ich will aber nicht auf der Autobahn stehen bleiben. Ach, will ich ja die Werke angucken. Ja, ich find's halt interessant. Mir hat's gelangt, das ist Scheißheim. Nur Schladming vorbeigefahren sind. Ah, nee, Schleißheim. Ja, war ich mit dabei. Scheißheim. War ich nicht in Schladming? Nee. Ich war in der Woche krank. Wohl einerseits die Unterkunft war scheiße und Miriam hat sich nicht gewäscht. Das war so geil, die Lehrer angemeldet gerade. Ja, also weil die irgendwie alle in die Dusche wollte oder das irgendwie dann zu kompliziert war oder ich weiß es nicht. Dann die Lehrer aus Spaß gemeint, wir gehen durch und riechen an der Hohr. Ja, so eine Motto, haben sie sich geduscht. Aus Spaß haben sie es gesagt. Daraufhin, Miriam sich ins Zimmer gestellt, wollte nicht durchgehen, hat sich dann Deo in die Hohr gesprüht. Das war so ein Moment so, wow, du bist schon eine Pappvibe, du. Pappvibe. Einerseits. Oh, in Klagenfurt ist auch Kaserne, das Jägerbataillon 25 ist da. Ja, das, ja. Südring. Also, safe. Da gibt's... Da gibt's Fluss in der Nähe, südlich vom Wörthersee, der ist safe. Save. Safe. Safe, würde ich mal sagen, der Fluss. Geht aber auch der, an, das ist aber der ist safe. Schon, der ist schon da ohne im Ostblockland. Ostblockland? Da bei der Slowenia. Was gibt's okay. Noch so in Klagenfurt? Bestimmt Alkohol. Das ist mir klar. Du wirst wohl Supermarkt mit Dosebier geben. ich gehe vorher nach Holland. Dosebier kaufen. Okay. Mir geht Cora. Weil Holland hat keinen Pfand auf Dosen. Cora, kein Pfand auf Dosen. Ja, deswegen fahre ich nach Holland. Ja, in Cora gibt's eh so viel geile Kram. Also vorher gehen wir auf jeden Fall Cora. Ich würde jetzt sagen Geld, Kevin, aber der wird es ja eh nicht her. Ja. Es gibt so Golfclub. Ja, geh mal golfen. Ein Klinikum. Geh mal ins Klinikum. Wird. Semmelrock Stein Design. Da wird noch Klinikum gebettelt. Semmelrock Stein Design. Nein, Semmelrock, das sind keine Steine, das sind Mineralien. Disco ist Bollwerk. Minerals. Ernsthaft, die Disco Bollwerk Car. Das war also Bollwerk Car. Ja, ist ein Disco. Auto Pama, Philips Austria ist da. Fachhochschul Hanse. S-Bahn Hanse. Apothek Hanse. Eine ziemlich schöne Innenstadt. City-Arkaden. Also ich weiß nicht, ob es schön ist. Ich muss mal auf... Hier. Street View, Mensch. Nee, der war hier noch nicht. Will ich aber irgendwo mit in den... Oder? Kann der das? Nee, kann er nicht. Landesgericht, Hanse. Ein Kunstverein. Na gut, das sind jetzt nicht unbedingt... Das ist nicht unbedingt Sache, die mir dort jetzt brauche. IKEA, Einrichtungshaus, Volksbank. Also oh, IKEA. Volksbank. Jemand IKEA. Nee, ist doch die Berufsfeuerwehr, ist doch keine Volksbank. Was ist das da? Polizeiinspektion. Aber IKEA gibt's jetzt, oder wie? Ja. Geh mal ins IKEA. Geh mal Köttboller, also, oder wie die Häche. Ja, da. IKEA-Einrichtungshaus, genau neben dem Flughafen. Da ist so. Ey, dann fliegen wir zuerst hin mit der Propellermaschine und dann gehen wir Möbel. Da ist die Josef-Stalin-Straße. Ah, nee, ist anders. Dann crashen wir das ins IKEA. Im Propellerflugzeug. Ja. 100 Euro. Wann da? Billa. Das sieht aus wie ein Supermarkt. Billa AG, das ist dort so Aldi. Gut, das ist in Ordnung. Und eine Spar ist dort. Gut, das ist gut. Da, relativ nah bei uns. Und die Universität, falls man uns weiterbilden wollen, ist ganz, das ganz Disco. Und eine Reptilienzoo, wo man es angucken könne. Gut, das ist gut. Gehen wir uns Alligatoren angucken. Alligatoren. Porsche-Autohaus. Alligatoren. Aber wenn immer wie geil das wäre, du hättest einfach, bis dahin wird einer von uns im Lotto gewinne, also so richtig viel Geld, oder irgendwie an richtig viel Geld komme, und dann erst von dort so in die Porsche gehen, so sagen, ja, Ja, ich nehme 3 Stück auf die Hand. so, ja, ich brauche noch was, ich weiß, die da über, die sagen, die wollen eigentlich keine anderen Autos, aber komm, wir brauchen noch 3 Autos, was haben sie denn da so stehen, welche stehen da so, irgendwelche Typen, so 120, so voll Spastis, und dann kommst du da an. Ja, wir hätten gern 3 Autos, wir bezahlen bar. Darfst du ja gar nicht. Wir nehmen 3 auf die Hand. Halbe weg. Darfst schon nur 10.000 Euro in der EU, glaube ich, bar mit dir führen. Kommst du so an, hast so Mille bar. So Millionen in so einem Koffer. Ja, mir hätte gern die 3 beste Autos, die sahen für das Geld. Das Recht können sie behalle. Ja, dann wird er, glaube ich, nicht nee sagen. Dann wird das Hab ich noch auch. überwiesen. Wie bei dem Kolle-Video, und wo sie Kolle und Farid JBG2-Kohle verprasse, wo er das ganze Autolade aufkauft und dann am Ende der Verkäufer in Urlaub macht und dann so wegspringend wegrennt. Genau. Habe ich das letzte Mal gesucht, das Video. Ich weiß aber nicht mehr warum. Und habe ich es nicht. Hat auch nicht wirklich lange nur gesucht. Der Erhard hat die Theorieprüfung bestanden. Top, der ist Ach, ja erst Erhard. 21. Wer ist denn jetzt der Erhard? Oh, da ist einer aus dem Bekanntenkreis. Ich weiß nicht, wie alt er ist, aber er ist Jetzt auf jeden Fall ist halb so groß wie ich. Blum hat, apropos halb so groß wie du. Ein Drittel so groß wie du. Das Blum hat die halt 8 bestanden. Die Praxis hat 2 bestanden. Ja, das hören auch. Da haben die heute. Das hören. Vor allen Dingen, Sören hat sich so gedacht. Habe Führerschein, ich fahre heute nicht mehr in die Schule. Hab dann den Sport allein da gehuckt mit dem Robeck und durfte man dann, welche, wir machen Football als Thema. Wir machen so, jeder muss halt so Stundenhalle als Grupp über irgendein Thema, und unser Profi ist halt der Sören, weil der Football spielt. Echt? Und ja, der Sören, der Felix und der Niklas, also Lehmann, spielt jetzt Football bei den Saarland Hurricanes. Oder Boah, wusste ich Saarbrücken gar nicht. Hurricanes. Ja, ist eher noch nicht so lang, aber ist ganz cool. Mann, ja gut. Und ja, da war halt unser Mann mit der Expertise war nicht da. Mit der Expertise? So, machen wir jetzt mal einfach von Wegberg nach Maps. Ich mache einfach hier so Windows 10 mäßig 2 Tabs und mach die nebeneinander. So. Wegberg. Schon ziemlich hässlich, ne? Wegberg, so schön. Nee, ich. What the fuck? Das ist einfach die Form von einem Ahornblatt. Die Grenze. Eline wirklich Ja, ne. genau neben Mönchengladbach. Und Reit. Das ist Reit. Ja, 50 Kilometer knapp. Okay. Nee, Alter, auf Google Maps sehen ja wirklich aus wie Ahornblatt. Aus wie so Ahornblatt, du. Nee, ist echt so. Wegberg, Routenplaner nach 1000 Wege führen nach Klagenfurt, würde ich mal sagen. Ah, gut, wir treffen uns in Stuttgart. Nee, in Karlsruhe treffen wir uns schon. Wirklich? Nee, tun wir nicht. Dann halt nicht. Es gibt nämlich, es gibt hier 2 Autoroute. Und die dauern beide 10 Stunden. Stimmt das? 10 Stunden? Ich nicht. Vor allen Dingen genau 999 Kilometer die Endroute. Ja, das habe ich letztes Mal schon gesehen. Das ist halt so riesige Baustelle. Haben wir die 8 drauf? Nee, wir umfahren die irgendwie. Oder ist. Hä? Wir fahren doch genau die. Das ist doch die gleiche Autobahn. Will ich mal nichts erzählen. Haben die jetzt in letzte 10 Minuten da der Baustelle aufgemacht? Ja, Hanse. Aktualisieren. Nee, auf der End, auf unserer, mir fahrt, das ist genau die gleiche über Augsburg. Hä, das ist auch genau die gleiche Autobahn. Das ist die A8? Ach komm, fuck it. Jo, bei mir wird da zwar Baustelle angezeigt. Egal, auf jeden Fall würde mir uns, wenn wir die A8 fahren, schon in Karlsruhe treffe. Ja, dann können wir uns hier in Karlsruhe treffen und was essen gehen. Ja. Ich muss an. Ja, genau, in Karlsruhe ist der erste Punkt, der erste Berührungspunkt. Oststadt, Karlsruhe, Karlsruhe, das ist bestimmt eine BK, wo man was essen gehen kann. Nee, Noch das gucken, ist wie man nice. das Wir mal kommen nämlich von der rumfahren. A5 runter. Oh Gott, ich hasse es, dieses Route verändern, irgendwo hinklicke und dann macht man das aus Versehen, dann fahrt mir immer irgendwie so 700 Meter durch so komisch. So, Heilbronn, Pforzheim. Nice, kann man noch bei Mercedes vorbeischauen. Kann man dort noch ein paar mitnehmen? Sindelfinger, genau dort. Oh ja, Mercedes-Benz-Werk. Welche Sindelfinger? Gehe ich so von Google Maps so drauf und es sehe ich einfach so ein riesiger Fleck mit so einer Straße drumherum und da steht ganz groß Mercedes-Benz-Werk in der Mitte. Und in der dran ist Ikea. Überall wichtig ist auf dieser Welt, haben sie Ikea näher dran gebaut. Okay, also das ist schon mal interessant. Dann geht die Route genau gleich. Alter, wir brauchen Walkie-Talkies. Oh, voll, auf jeden Fall. So Top Gear-Style. Dann immer so, Hammond, ja, dein Auto brennt. Nee. Also, ich hoffe, dass das Kenner bei uns hat, aber. Kevin, ja, dein Auto brennt. Ich wär's. Ich riech. Nicht schon, Vera. Nee, der Geruch ist normal. Kann es Sinn, dass ich, während ich mit dir gerade schwätze und mich kächtig aufs Spiel konzentriert, Beste im Team bin? Wenn wir verliere, Rad Ends 6. Aber das tut nichts zur Sache. Warte mal, ich habe doch gerade die Bombe gesehen. Wir können dann auch noch rund mit Kevin seinem neuen Rennauto auf dem Hockenheimring drehen. Oh, warum dann nicht? Oh, den sieht man sogar von hier. Schön. Warte mal, machen wir Google Earth an. Sieht man den dann schön? Naja, Boah, gibt er ja, mir Mann. Headshot. Nice. Der ist gar nicht Volle HP groß. top mit. Er hat 40 HP, du Spast. Was ist gar nicht so groß? Der Hockenheimring. So, ich dachte dein Da Glied. fahren ihr mehr oder weniger dran vorbei. Hockenheimring, wo waren der nochmal in Hockenheim, gell? Das war doch der in der Eifel, oder? Nee, das war der Nürburgring. Ah, Das war stimmt. das große, lange Nordschleife, 70. Ach, Ja. genau. Hockenheimring ist die normale Rundstrecke, wo sie immer Formel 1 drumherum gefahren sind. Und DTM und sowas. Das ist, nee, war Speyer ist das. Dort in die Richtung. Nürburgring Das ist ja gehört dort, doch in. wo Hoffenheim und so ist. Welche, wo die, wo das, den ja Fußballstadion ist, da auch an der Autobahn bin ich mal vorbeigefahren. Ach so. Was ist dort alles in der Nähe? Denkt mir ein schönes Zwetti rund. Hoffe ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also Doch, ich will schon. Hoffenheim ist die Spiele nicht in Hoffenheim, weil sagen wir mal so, Hoffenheim ist ziemlich klein. Das ist auf jeden Fall in der Nähe von Sinsheim und ich weiß, dass das dort in der Nähe ist. Ich will jetzt nicht ganz falsch sein. Ha, es ist in der Nähe. Das ist ein bisschen östlich, ist Sinsheim, ja. Da ist nämlich, ach, in Sinsheim ist nämlich das große Technikmuseum. Wo ich nie drin war, sondern aber viermal vorbeigefahren. Und jedes Mal so gedacht haben, Papa, da wollte man doch mal hinfahren. Ja, nächstes Mal. Ja, wenn du erwachsen bist, kannst du hin. Gell, kauf das Auto. Kauf das selber Museum. Oh, bin ich gut. Ich habe immer reingezoomt und war schon auf Göttingen. Und dann ist ja Salzgitter und so nicht weit. Dort, wo unser lieber Herr Freund Dietrich, wie heißt er? Dietrichen, Dietrich. Dietrich, Dieterich, ja, irgend sowas. Dieterichs. Dieterichs, ja. Ah, warte mal, der hat doch seine Genau. Adresse da. Kann ich denn jetzt mal stalken? Die Adresse hatte ich mal gehört. Er Ist nur wohnt auf jeden das Fall im Kaff, in dem er 800. wohnt, ist Fächelte. Ich weiß auf jeden Fall, dass er im 800 Meter Umkreis von der Adresse, also die neue Wohnung ist im 800 Meter Umkreis von der Adresse auf dem Bild, wo er geschickt hat, auf dem Mietvertrag. Ja, in Fächelte. Fächelte irgendwie. Piep, Straße, piep, okay. Gut, dann gut, dass du ganz halt noch der Ortsname da rumbrüllst. Aber wir wissen ja, dass du in Wegberg wohnst, ne? Hey, was ist ja kein Name? Der Königslutter am Elm. Willst du mal meinen Königslutter sehen? Komm her, ich zeig dir meinen Königslutter. Wolfen, du hast aber einen schönen Luther. Ich zeig dir den Königslutter. Du hast aber einen schönen Luther. Soll ich mir noch einen böser Witz bringen? Bring mal garstlicher böser Witz. Was sagt pädophiler Jude? Was dann? Möchtest du ein Bonbon kaufen? Oh. Das ist wow. Ja, das ist echt wow. Aber besser als wenn der Flo mit seinen Belgier-Witze kommt. Ich hatte das vorher gar nicht gewusst, dass Belgier so als pädophil gilt. Das wusste ich gar nicht. Habe ich auch nicht gewusst, aber die Witze sind ziemlich hart. Okay. Ich will jetzt hier keinen zitieren, vor allem weil ich so Krischen jetzt vergessen habe, aber es ist wirklich so richtig hardcore-trockene pädophile Witze. Waren wir nicht eigentlich hier, um uns seriös zu unterhalten? Eintracht! Aber nicht Braunschweig, sondern Trier. Alles klar. Rubeck sei Vater. Eintracht Mönchengladbach. Rubeck sei... Bitte nicht. Verunklimpfe diese Mannschaft nicht mit einem Eintracht davor. Was, Trier? Ja, genau. Alter, so lustig. Waren am KIZ-Konzert. Waren Eintracht Trier-Fans, unser Bricke-Fans, und die hassen sich. Und dann hatte auf der Endseite wird dann irgendwas, das FC Saarbrücken, ne, rumgeplärt, dann auf einmal Eintracht, und da haben sie irgendwelche Fanlieder doch gegenseitig gesungen. Und, war ziemlich lustig. Bin nur froh gewesen, dass die Ende sich irgendwie so ihr Partyzelt da mitgenommen hat, oder irgend so ein Partyzelt verschwunden sind, die Saarbrücken-Fans, da gab's keine Schlägerei. Apropos Partyzelt, mir müsse, also so, eigentlich ist kein Zelt, aber... Wir brauchen so Pavillon. Genau, Pavillon. Pavillon brauchen wir, und ich wollte mir sowieso noch ein neues Zelt kaufen, und da wollte ich so Zweier-Ding, also so aufgeteilt in zwei quasi kaufen. Warte, ich schick dir gleich einen Link. Das kostet aber gut Geld, so Camping-Pavillon. Normalerweise Pavillon? Camping-Shop 24. Okay, Camping-Pavillon ist ein so stinknormaler Pavillon halt. 250 Euro. Als ob. 140 Euro, das ist nur so ganz simples, hässliches Ding aufzuspannen. Okay. Weil also so großes kostet ja 250 Euro. Tagt angehört, und da hat er halt gemeint, er soll unbedingt Dingens mitnehmen, Pavillon. Die kostet ja nicht viel, das wäre ja nicht gedacht. 129, gut. Zeltpavillon mit schnell 3 auf 3 Meter. Gut, wenn man zusammenlebt. Durch 6 da, ja. Ist immer noch zu viel eigentlich. Eigentlich ja, für so scheiß Pavillon ist es zu viel. Vertrauenswürdiger Taschenrechner nennt Windows der Rechner. Alles klar. Ich vertraue diesem Gerät. Wäre immer noch Ende 20 Euro. 50 für... Ja, ich habe das jetzt mit dem Rechner ausrechnen müssen, weil ich habe heute erst 04 in Mathe zurückgekriegt. Oh. Vielleicht gibt es hier Prozente irgendwo. Seitenwände für Pavillon ohne Fenster. Ey, das ist... Ohne Witz, es geht um ein scheiß Pavillon. Meiner Meinung nach, sowas können wir auch gebraucht irgendwie kaufen. Sowas könnte man auch selbst bauen. Im Endeffekt kann man... Also das Holzgerüst kann man auf jeden Fall... Also Holzgerüst ist ein bisschen kritisch, weil es halt so schwer ist. Das ist immer das Problem. Gut, man bräuchte halt so Stange halt. 100, die wären ja kein Problem zu machen. Also das Gerüst an sich für Pavillon wäre kein Problem zu machen. Aber das Problem ist halt, das so zu machen, dass man das halt schnell wieder auf- und abbauen kann und dass es nicht zu schwer wird. Wir müssen das Ding ja irgendwie transportiert kriegen. Und Holz kann man halt so schlecht zusammenstecken, wie man es halt mit Alu machen kann. Wir haben halt kein Camping-Van, sondern nur ein scheiß Dreier-Golf und ein Enza-Golf Cabrio. Und ihr habt wahrscheinlich nicht so viel Platz. Vierer-Golf haben wir. Auch nicht so viel Platz. Eine Einser-Golf, mehr eine Dreier-Golf und mehr eine Vierer-Golf. Fehlte Zweier-Golf. Warte, dann kaufe ich mir. Fahre die Annik und ich halt doch nicht zusammen. Ja, aber ich würde nicht mit dem Donuna fahren. Hey. Weil die Zweiergolf, die sie für das Geld kriegt, was du hast. Nee, wie gesagt, ich wollte mir eigentlich Polo 4 kaufen. Mhm. Ich überlege gerade, was bräuchte man sonst noch? Ich weiß nicht, Lagerfeuer darf man da wahrscheinlich keins machen, aber Strom hat man ja eh, also. Aber Grill können wir bestimmt. Gibt es bestimmt extra Da gibt's bestimmt Grillplätze. Grillplätze, dann könnten wir halt mal Achsei feiern hier. Dürft doch bestimmt Grill irgendwie mitnehmen in irgendeiner Art. Ich gucke mal. Schwenker mitnehmen, mal, das wäre die Idee. Wenn man da den Grillplatz hätte, Schwenker draufstelle, ist eh viel besser. Gucke, Bartscherers, die haben bestimmte Schwenker oder Ralf. Bei mir haben nämlich keiner mehr, weil der Hammer, Ja, nein, aber darf ich sicher nicht mitnehmen. ja, das ist das Problem immer. Außerdem, ich glaube, der Janik und ich, wir haben so schon sau viel zu mit wenn seine Freundin Arno mitkommt und ganze Dose Bier. Dose Bier! Aus Holland. Lass mich mal überlegen. Camping. Ich gucke mal bei denen auf der Seite. Echt, Kollege, ich bin gut. Ich will hier Minigolfspiele. Was, What wir the können fuck, da das gibt's so Minigolf scheiß spielen? Kino. Was, das gibt der Dino? Kino. Ach, Kino. Hat schon gedacht, hä, wieso gibt's das Dino? Biergarten, Spielplatz, Hüpfkisse, Lese- und Spielzimmer mit Handy-Ladestation, WLAN. Toll. Strandbad. Das näher dran ist. Ich will aber nicht ins Strandbad. Ich will ein Feuerchen machen. Steht da irgendwie, dass man kein Feuer auf dem Platz machen darf? So blöd die Frage mal. Die Stadt, unser Campingplatz liegt im grünen See. Nee, liegt nicht im See, sondern vor dem See. Liegt Unser im Camp, See. der neue Unterwasser-Campingplatz. Und das hier, Nee. unter Campingplatz ist unergangen. Campingordnung. Der Stellplatzplan. Bad Request. Gut, den kann man sich nicht angucken. Reservierungsbedingungen. Hä? Your browser sent a request that this server could not understand. Camping, wie Echt? es sein soll. Toll. Wie sein soll. Es soll toll sein. Das niveauvolle, unaufdringliche Freizeitangebot. Gibt's doch bestimmt auch andere Campingplätze, weil der Dorf kommt mal halt immer mehr so vor wie so Ding für so alte Leute und so Kinder mit Familie. Die Familie. Ja, ich will dort keine schreiende Kinder haben, eigentlich. Kann ich mitschreien? Ja, wir sind wahrscheinlich so besoff. Weil immer, wie die Ältere sich verarscht vorkommen würde, wenn ihr Kind schreit, durch der Schnee dran, fang ich an mitschreien. Die Bilder! Da ist so ein Bild von so einem Wohnwagen durch so Schneise in Hecke. Das sieht aus, als hätte das irgend so ein Stalker gemacht, Alter. FKK, nein. Wohnmobilhaus. Lagerfeuer am Stellplatz erlaubt, keine Angaben. Toll. Alter, es gibt einfach zwei FKK. Weiß ich ja, wo mir uns auffalle. Die ganze Weiber Google. Survivor. Ah, okay. Wenn Yannick dabei ist, brauche ich nichts anderes. Mal gucken, wie seine Freundin das sieht. Wenn Yannicks Freundin dabei ist, brauche ich nichts anderes. Oh, Ansage. Ach, die Yannick, wer ist das? Haben mir schon Gichter geklärt, dass ich immer für seine Freundin da bin, wenn er keine Zeit hat. Wenn er für mich da ist. Oh, guck mal, das wird dem Ralf aber nicht gefallen. Alter, wichtige Geschichte. Unser Englischlehrerin, die Frau Schäfer, ne? Oh, ich mag die ja nicht. Ja, ja, pass auf. Der Ralf hat die am Samstag getroffen. Aber nicht in der Garage, in Saarbrücke. Ja. Aber nicht auf der normalen Veranstaltung. Ja, auf so, auf Finally, das ist die Schwule- und Lesbe-Party. Und ich glaube, die hat jetzt eine feste Überzeugung, dass Ralf schwul ist, obwohl er halt nur mit seinem Kollegen, mit Dennis dort war, der halt schwul ist. Und die ist, glaube ich, jetzt der festen Überzeugung, dass der auch schwul ist. Und jetzt denke ich, jetzt ist das, wird das bestimmt zu so, naja, wir Schwule müssen ja zusammen alle Ding. Okay, hat 0-0 in Englisch geschrieben heute, also zurückgeritt. Vielleicht doch nicht so zum Zusammenhalle. Jetzt ist er der Agent Doppel Null. Lizenz zum Nix. Hat also für nix eine Lizenz dort mit Krit, aber er ist. FK. Ich will aber nicht FKK campen. Alle anderen Campingplätze haben eine schlechte Bewertung. Strandcamping Brückler Nord. Wo ist denn das? Brückler. Aber in Keutschnach am See. Das ist mir. Das ist an irgendeinem so Billigsee. Ich will an der Wörthersee und nicht an Billigsee, der irgendwo südlich da davon ist. Glaub, Camping dann... Weißes Rössel in Auen. Wo ist in Auen? Was? Weißer Rüssel? Rössel. So. Weißer Rüssel. Ich habe gedacht, das wäre erstmal nur, wenn man weißer Rüssel hat. Ja. Ja. Also meiner ist... Also doch kein gefragt. FKK. Was? Alter, dann seid ihr in der Regel bitte Freuner. Das ist ja nur, das ist für Elefante. Achso. Elefantenpark. Da geht's halt um deine Rüssel. Ich bin auch Elefant, also das war immer zumindest mein Spitz. Nein, nicht wegen meiner Körperfülle. Das war jetzt kein Witz, echt nicht wegen meiner Körperfülle. Also mir kommt das irgendwie so vor, dass die ganzen Campingplätze ziemlich beschissen sind, bis auf der FKK-Strand, der hat super Wertungen. Dann werde ich mal sagen, auf zum FKK. Ich will aber nicht immer nackt dort rumrennen. Verstehe ich gar nicht. Nicht. Wir haben die Bartscherer dabei. Bartscherer, wenn ich ehrlich bin, gar nicht mitnehme. Aber man kann sie mal schlecht verbieten. Das ist ja saugeil, wie der immer der Yannick anmacht. Wie anmacht? Der schreibt Yannick irgendwie immer irgendwelche Herzchen oder so. Und welche Gäste da oben, die Yannick, Dennis nicht im TS gewinnen, also einer aus dem HSS-Clan, Dennis. Spiel jetzt da mal ein bisschen DLC, ne? Aha. Und Yannick immer so, boah, nee, Luca schreibt schon wieder. Oh, gar keine Lust jetzt. Was schreibt er dann? Na, Herzchen, halt sowas, das schreibt er immer. Pass auf, da hatte ich eine Story von heute Morgen, ne? Der Wasserkopf, Alex, der hat so dem sein bester Kollege, ne, der Lennart, mit dem macht er halt immer vor dem seiner Freundin, also vom Lennart seiner Freundin, immer so schwul, ne? So aus Spaß. Und die hat heute denn ernsthaft gefroht, ob er bi ist und dass er das bitte lassen soll, weil ihr Freund Vejo kennt so Enna und der wird das hier nicht wollen und er soll das bitte lassen, das wäre den nämlich unangenehm und so weiter. Alles klar. So mit vollem Ernst, ne? Es war so lustig. Und dann hat er gemeint, das wäre das Dummste. Dummste, was ihm halt jemand bisher geschrieben hat. Und und dann hat sie gemeint, ja, aber er hat ja auch noch niemand versucht, einen Freund auszuspannen. Okay. Ja. Das ist irgendwie traurig, ne? Ach, Quatsch. Ach, du Scheiße. In Ankara sind ja ein paar Bomber hochgegangen. Kann ich mitkriegen, ja. Alter, ich habe noch nie so viel Blaulicht auf einem Fleck gesehen. Ich verstehe halt nichts. Das ist irgendwie türkisches Fernsehen, was da, wo das Video da her ist. Ah, okay. Unmittelbar nach dem Anschlag sagte der türkische Minister seinen Gipfel in Brüssel ab, wo er wegen Flüchtlingskrise erwartet worden wäre. Aber das habe ich schon gelöst. Ja, passiert. Hauptsache nicht bei uns. Ja, finde ich irgendwie ziemlich lustig, um ehrlich zu sein. Ich habe halt mal ziemlich lachen müssen. Ja, so wird das wahrscheinlich auch Ende. Schreibt Janik Sainz schreibt dann Luca an, ob er Bi wäre und dass er das doch bitte lassen soll. Genau. Ihm den Freund auszuschreiben. Janik, ist das unangenehm. Vor allen Dingen, die hat gemeint, hätte wirklich sexuelle Affäre miteinander, ne? Alles klar. Okay. Ich finde es halt nur ein bisschen lächerlich vom Luca. Vor allem, weil die zwei ja halt gar nicht so viel miteinander zu tun haben, eigentlich. Mhm. Wenn ich das jetzt mache, würde mir Janik, ne? Das ist ja was anderes. Wenn der Janik das ja auch macht. Ja? Nicht. Nett? Gut, ich auch nicht. Ich darf doch nichts mehr haben dort im Window. Der dürft doch nix mehr haben da im Window. Oh, der Ähner halt. Ja, halt nicht der andere, sondern der Ähner. Der gibt mir Jumpshots. Das ist ja! Yeah! Der Moment, wenn man im englischen Team ansagen will, Ähner ist kurz! Oder Judeck. Ähner im Judeck in der Truth Corner. Das heißt, geilste Truth Corner. Geilst du sowieso das eine Match auf Mirage, wo Aranara irgend so Finne angesagt hat, Shoot Corner. Das war schön. Shoot Corner, Alter. Vor allem, wie kommt man auf so einen scheiß Namen? Aber ich glaube, wenn wir alle da mit meinem Geburtstag sind, das wird auch eigentlich ganz nice. Kann ich mir sehr vorstellen, dass es nice wird. Ich muss mir doch überlegen, was ich dir schenke. Und ich habe immer noch keine schriftliche Einladung bekommen. Nett? Nee. Ich habe gedacht, die wären mittlerweile da. Nee. Weil dann da glaube ich noch eine schicke. Kann ich in letzter Zeit so oft mit der Post, dass irgendwas nicht ankommt? Ich habe hier nur von den Usos heute bekommen. Save the Date, die roten Zeilen 2, das Verbandsmagazin der Jusos sah. Dann muss ich gucken. Ey, Deutschland, du Opfer. Dann, ja, dann krieg ich halt noch zwei. Die war eigentlich voll schön geschrieben. Ich hab mal voll mir gehabt. Klar, ich. Mit Paint. Das war jetzt ein Witz. Aber ich hab mir schon mal Werkschmier gehabt. Ich kann mir das wirklich vorstellen, wie das mit Paint aussieht. Ja, wo der Janik dann gewinnt hat, mit so Aufklappbari, wo Luftballons rauskommen. Wie soll das gehen? Wie soll da Luftballons rauskommen? Aber ich habe das auch schön geschrieben. Ich habe dich mit Hermann angeschwätzt. Dann geschrieben. Ne, wie habe ich geschrieben? Genau. Alter, lieber ich muss so Ingelbirds hören. Ich hatte lieber Herr L. Ach nee. Warum so förmlich? Lieber Herr Hermann. Da habe ich angefangen, das fand ich schön. Ja, das ist cool. Ich dachte, der freut sich bestimmt, wenn ich. Dann kam nie Antwort. Unser Briefverkehr hat noch ein bisschen Nachholbedarf. Unser Verkehr. Unser Verkehr hat Nachholbedarf. Wie wär's, wenn ich da den gelben Pulli schenke? Alter, ich ohne Witz, ich würde dich krass feiern, aber der ist auch da, ja. Ja, das ist. Also mach nett. Ich muss mal gucken. Das Geld gibt's denn wirklich? Denn gibt's wirklich. Der kostet $63. Ach du Scheiße. Hab ja gesagt, der ist auch da, ja. Was bist du aber eigentlich wert? Reicht, wenn du herkommst. Vielleicht ein paar Wegscher mitbringst. Nee, das macht der Flo. Richtig? Also, wenn er kommt. Ja. Wenn er kommt. Wenn er kommt, dann macht er das, weil das ist ja wohl... Das muss, also der hat den Hecht ja nicht umsonst so. Bei denen gibt's immer Brötchen. Hat halt zu mir gemeint gehabt, er muss gucken, wie er Zeit hat. Jo, der wird doch wohl Zeit haben, mein Gott. Soll ich jetzt so dran stellen, der fährt alle zwei da zum JP rüber, nur um zu gucken, wer da ist. Der war heute wieder beim JP gewesen. Echt? Ja. Der war letztens schon beim JP. Ja, der Jonas. Der wird sonst niemand. Geht der auch immer an hin, oder was? Ja. Schwätzt mit denen. Ja. Der war halt, der hat mal drei Bilder geschickt. Da steht halt das neue Auto vom, warte, ich muss gerade gucken, wo die Bilder sind. Das ist halt wirklich mehr ein 6N Zinnigle und gewinne 16 Sive. Welche Map? Wasch. Er hat 2140 Stats. Somit von der KT sogar das Beste. Ja, nice. NHC im Gegnerteam, NHLE, bei uns im Gegnerteam, bei uns im Team 4 Global, NH Supreme, 2 Global, DMG, LE und NH ist geliefert. Mhm. Okay. Ich habe auf jeden Fall gerade mal die Bilder so geschickt. Was? Geschickt Bilder? Wo? Oh. Wer checkt wenn Bilder? Ach, eine Datei-Browser hier darf ich also auch nicht. Nee, nicht da, sondern so Handy. Ach so, wo ist denn das? Hier. Ah, Hosentasche. Der Aufbewahrungsort von Telekommunikationseinheiten. Ja, wird so angesehen manchmal. Out of service. That's nice. Hat er echt zum JP River einfach um den zu schwätzen, ey. Fahr zu gucken, ob er da ist. Nee, der will ja noch irgendwie was am Auto gemacht kriegen. Da wollte ja mal jemand haben, der den da Kostenvoranschlag macht. Das hat er zwar auf der Motorshow schon gefroht, aber da konnte er halt nur so grober Überblick mal, weil er gerade kein Date im Kopf hat, der Dennis, ihr Verkaufsritze, Hauptverkaufsritze. Und ja. Ah, warte, ich schicke da mal gerade Link. Jetzt sind wir mal nochmal beim Thema Kamera. Ja. Weil, Soll ich nimmt das Mikrofon noch? Ja. Nicht Mikrofon oder so. Also du hast gesagt, das ist ein Canon 650D, ne? Das ist Canon EOS 650D. Saugeil, weil der Ding, die Tutorials vom, sind für, glaube ich, für die 600. 600D. Ja. Also, saugut. Ich habe die Videos ja schon gesehen. Wirklich? Also, ja. Hat heute nochmal ins, oder Gichter ins hochgeladen. Das habe ich noch nicht gesehen. Das muss ich mal gucken, da geht's ums Filme. Da zeigt er halt zum Beispiel, was man, das so Steadicam und so, der kostet halt sau viel Geld, das Equipment, was er da noch zeigt. Deswegen wird das für uns leider wegfalle. Schade. Ende 60 Euro steht da Richtmikrofon, externes Mikrofon für Canon, bla bla bla. Ja gut, kommt halt ein bisschen auf die How to Carp von Teil 3. Ja, genau. Guck ich mir nachher. Muss halt mal Testaufnahme dann mit dem Ding machen, wie die so ist. Ja, hab ich schon. Mir fehlt nur noch mein Kartenlaufwerk, das ich bestellt hat. Ach so, da kann ich jetzt nicht noch gucken, oder? Nee, sonst hätte ich halt schon mal ringehört. Ich habe halt ein paar Aufnahmen gemacht. Aber ich konnte es halt mehr bisher nur über die Kamera anhören und die hat ja, ne? Mhm. Scheißboxe. Kopfhörer kann ich nicht anschließen. Ah ja, also, kein Problem. Jetzt warte ich halt drauf, ich habe mir extra so Laufwerk bestellt. Ja, das hatte ich halt zum Glück schon im Tower gehabt. Das hatte ich schon im Tower für mehrere Karte verschieden. Das war ganz praktisch. Ja, ich habe es mir extra bestellt, muss ich halt jetzt inbauen, wenn es so ist, dann kann ich mal. Mhm. Für so Carporn soll es reichen. Also Carporn weiß ich halt nicht, wie gut man die machen könne ohne Steadicam. Weil halt, er erklärt zwar noch, wie man dann so Bildwackler halt oder so smoothes Bild rauskriegt, aber er hat halt gesagt, für die große Fahrt wäre, also für so Weitausaufnahmen wäre es halt schon praktisch, entweder Slider oder Steadicam zu haben. Slider könnte man sich an sich selber bauen, eigentlich, aber. Ein Stativ haben wir ja. Ich habe ein Stativ, ein sehr gutes. Kann auch eins. Ah, okay, gut. Umso halt, besser. Ich habe, mein Opa hat so viel Scheiß gehabt. Das meiste davon verkaufen wir halt. Mhm. Ja, weil der hat auch irgendwelche Leuchte gehabt und so Abbandschirme und was weiß ich nicht was. Das, aber das verkaufen halt, damit kann ich hat ja der nichts anfangen. Softbox? Der hat keine Softbox gehabt? Sowas nee, keine Softbox, keine Softbox. War schade. So richtig Scheinwerfer. Ach so, ja, weiß ich jetzt nicht, wie man das... Die Softbox ja. Wäre geil, die hätte ich mal durchstelle. Aber, der Mann von der Schwächter, von meinem Stiefvater, der fotografiert halt auch relativ viel und der kriegt das halt. Okay. Man auch irgendwie das Auto verkaufen und Roller, den mein Opa da hat. Also so Scooter, wie die ganzen Amis haben. America! Ich hab gerade wieder das Bild, wo der fette Ami in die ins Regal reinstürzt vom Scooter runter. Ja. America! Ja, America. So Scooter hat mein Opa halt auch noch, den müssen wir verkaufen. Okay. Ich habe eine geile Uhr von ihm abgedreht. Oh, upgrade. Wirklich? Hand, also Armbanduhr? Ja, ja. Oh, nice. So, Goldene. Ich meine, sieht nett aus, aber ist halt gut wert. Cool. Ach ja. Ne, ich find's halt richtig cool, dass Jonas das macht, weil da kann man halt ein bisschen was lernen, gerade wie man das Ding ja instellt, jetzt zwei jetzt wichtig sind so die ersten Teile. Und dann halt wie man filmt und dann vor allen Dingen auch die Nachbearbeitung später. Nur ich muss mal gucken, After Effects ist gar nicht mal so leicht zu installieren. Weil das Problem bei After Effects ist halt einfach, dass du musst da ganz viel komische Sachen mache, weil Adobe ist da gar nicht mal so dumm. Wow, 11 Stunden mit dem Zug. Auto ist immer noch das Beste. Außer halt fliehen, aber das kostet halt 1.000 Euro. 6 Stunden. Wir fahren ja mit dem Auto. Ja. Ich muss mir gerade überlegen, also der Golf braucht, ich muss mir gerade im Golf sein, im Rolf Golf. Der Spritverbrauch, dass man den dann... Warte, was steht da? Vertrauenswürdige Windows Store App. Der Rechner. Also, der Golf, wir haben jetzt Würfel, wir haben jetzt 760, sagen wir 800 Kilometer. Mol 2 sind 1600. Warte mal, wir brauchen für 300 Kilometer 15 Euro. Wenn ich mich nicht irre, an Sprit. Das war so die ungefähre Ding, wenn mit Gas. Also 300, also machen wir 1600 durch 300. Sehe ich mir 5,3 mal 15 sind 80 Euro. Durch 3 sind 26,66 Euro für jeder im Auto an Spritgeld. Ist machbar, oder? Ist machbar. Gas ist schon geil. Bart. Autogas, LPG-Gas. Okay, das hier wage ich zu bezweifeln. VW Golf 4, 0,4 Liter auf 100 Kilometer. Wage ich zu bezweifeln. Ja, wir brauchen immer noch 10 Liter, aber halt 10 Liter Gas und das ist halt schon ein gutes Stück günstiger. Wenn du da erstmal 70 Cent pro Liter sparst, ne? Ja, so Golf 4 braucht... Der, keine Ahnung, Silver Liter, vielleicht 8 Liter. So viel wird er nicht brauchen. Ich habe gerade geguckt, Golf 4 brauchen etwa Silver Liter. Zwischen 6 und 8. Lustig wird es erst beim Kevin, gell, Kevin? Ah. Aber er hat hier noch Geldreserve in seiner Deckstecke. Ja, man muss ja hin und zurück, scheiße. Kevin bewahrt das Geld in der Deck auf. Ey, ernst jetzt? Ja, ja. Der hat das oben in der Dachleichtdecke, also in so einer Leicht, die oben so am zwischen Decke und Wand ist. Also ich habe meins im Konto. Ja, das ist so, normalerweise, normale Menschen machen sowas auch. Kevin halt nicht. Wie kann ich ihn hier wieder normal machen, so normal? Alter. Der Kevin, sagen wir mal, sein Auto verbraucht 10 Liter. 1800 Kilo. Warte mal, 10 Liter auf 100 Kilometer. Das heißt, der braucht bei einem momentanen Spritpreis, sagen wir mal, in 20 muss er bezahlen. Ah, Hat man das doch gar noch nicht Stimme. Gibt doch bestimmt Verbrauchsrechner. 1800 Kilometer. Durch 100, gell? Oh, Silver, weil Silver Liter. Geteilt durch 2, weil Yannick und ich. Mal 1,2. Wäre 75,60 Euro für jeder. Hey, ich will da nicht meinen Spritverbrauch rechnen, ich will wissen, wie viel Benzin. Anders hin. Spritkostenrechner. 1600. Benzinverbrauch-berechnen.com. Ich bin auf Spritkostenrechner.com. Preis pro Liter, was kostet denn das? Preis, Moment, 20. Was war denn der Diesel? Der Yannick, Cent. Ja, der doch Diesel. 90 Cent. Also momentan sind es bei uns 93 Cent. Da habe ich an da hab ich letztens gesehen für 1,20. Da sind wir ein bisschen teurer. Entfernung berechnen. Hieß das Drecksding da, wo man hin wolle? Klagenfurt. Am Wörthersee. Rechnen. Ach genau, 999 Kilometer war es ja. Oh, Yannick ruft mich an. 5 Minuten hat er eben gemeint. Ja, wie war die IP? Wo war das? WU, ja, ich schon. WU.ts3.u.de. War denn das Passwort? Gab's keins, gut. Der ist bestimmt auf dem anderen TS jetzt. Weil normalerweise ruft er mich immer bei Steam an und dann ist er auf dem anderen TS. Also, soll er hierher kommen? Ja, Fake-Hörnchen. User joined your channel. Hallo. User in your channel is recording. Ja, das ist Felix. Wir sind beim, du bist live im neuesten Podcast von uns. Ja. Also bisher waren wir rassistisch, haben gesagt, wo wir alle wohnen. Und wo du wohnst. Wo du hast nur gesagt. Dass ich mich um deine Freundin kümmere. I'm from Poland, my friends. Was haben wir noch? Ach, war bisher war es schön. Ich hab CS gespielt. Poland, my friends. Oh, wir haben gemerkt, dass wir uns kein... Ja, halt die Fresse. Wir haben gemerkt, dass wir uns kein Pavillon leisten können, aber ganz viel Dosenbier. Oh, in der Tat. Ich hatte für Pavillon sorgen. Erzähl nochmal alles, ich hab die Hälfte nicht mitbekommen. Jo, warum mutest du dich? Du warst ja die Hälfte anwesend. Also, Felix, wir fangen von vorne an. Wo waren wir stehen geblieben? Von wo vorne, Yannick wohnt. Ich hab Zeit. Wo Yannick wohnt. Ja, stimmt. Wo Yannick wohnt, ich wollte dich stalken über Google. Wir waren in Dachau, waren wir mit Google Maps und haben die Straßennamen auf, sagen wir mal, auf politische Korrektheit überprüft und haben gemerkt, dass sie nicht so politisch korrekt sind. Hier gibt's zum Beispiel. Was für Straßennamen? In Dachau. Die Straßennamen in Dachau. Was ist denn mit denen? Ich bin da so drunter, so halt einfach so rübergegangen nach Dachau, guck da so und auf einmal gibt's da eine Himmelreichstraße. Weißt du, wer das KZ in Dachau gebaut hat? Himmler. Und ich habe Himmlerreichstraße gelesen. Und habe schon so gedacht, das fängt ja schon mal gut an. Es gibt auch eine Adolfstraße. Ja, ist doch alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Ah, übrigens, und ich habe mal geguckt, wo sich unsere Strahle kreuzen, also bei Google Maps. Unsere Strahle. Wir kreuzen öfters die Strahlen, ja, nicht. Und ich. Okay. Ich kreuze mit dir gleich was ganz anderes. Finde ich süß. Okay, also. Hallo. 24 Euro. Jetzt halt mal die Fresse. Dann haben wir eine Anfrage an Campingplatz dargestellt, wie das ist mit den PKWs und mit so und so viel Mann und Stellplatz und bla bla bla. Und wir haben mal geguckt, wo sich unsere Fahrtstrecke, nicht unser Schlauch oder unser Strahl treffen. Unser Schlauch. Und das wäre nämlich schon in Karlsruhe. Das wäre nämlich ganz nice. Da gehen wir nämlich erstmal uns in Karlsruhe treffen. Dann gehen wir uns treffen. Ja. Wir gehen uns treffen. Was ist? Mist, Mr. Überdeutsch, ne? Ich piss dir sowas von. Okay, mach mir jetzt erstmal einen Tee. Ich mach mir jetzt erstmal einen Tee. Na, ah, da ist ja sogar noch Wasser so drin. Zickig, Kollege. Junge, morgen wird meine Wohnung besichtigt. Besudelt. Achso, deine, lol. Nee, wer ist denn sonst? Keine Ahnung, ich war jetzt verwirrt, weil der hat heute einen Mietvertrag unterschrieben. Habe ich so gedacht, hä, geht der jetzt morgen die Wohnung besichtigen? Hat heute unterschrieben. Also, ich bin so auf der Straße angesprochen worden. Ich habe hier einen Vertrag, einen Mietvertrag, bitte unterschreiben. Oh ja, den mal. Danke. Geil. Bitte ein Autogramm. Oh, geil, Sie haben eine Wohnung gekauft. Easy. Nice. Ich komme sie mir morgen angucken. Sie können sich, oh Gott, wo stolper ich hier drüber? Das hat sich angehört, als hättest du gerade deine komplette Inneinrichtung zerlegt. Ja, nicht. Vielleicht habe ich das ja auch getan. Ja, richtig, stimmt. Jung. Einfach alles liegen lassen. Stimmt, sehr egal. Tür zu, rausgehen. Ich mach da mal eine Roomtour. Hast du bei Vodafone angerufen? Nein, aufgrund dessen, dass ich nicht weiß, wann ich die Schlüssel bekomme. Wer Vodafone ist. Wo ich dort anrufen muss. Herr Vodafone. Hallo, Herr Vodafone. Sie Hallo, Herr Vodafone. Das könnte meine Oma sein. Herr Vodafone, Sie machen doch Internet. Ich bräuchte mal Kilo. Ich bräuchte mal Kilo. Ich 30 Neger an der Guck. 30 Neger. Das hat mir nicht gefallen. Da war viel Neger. Ich denke 30 Neger. Oma, kannst du das noch nicht sagen? Das hat Farbische. Nee, was hat sie gesagt? Angemolde. Angemolde. Oma. Ja, aber wisst ihr, wovor ich Angst habe in der neuen Wohnung? Dass ich irgendwie... Mega. Dass mein Headset nicht mehr durch die ganze Wohnung reicht. Ja, das wäre doof. Ich glaube, das reicht nicht mal mehr bis zum Klo. Das ist richtig scheiße. Ach nee, dann kann ich dann dir gar nicht mehr zuhören. Ja. Ja, ein bisschen scheiße ist es ja schon irgendwie, ne? Wie Chris immer. Ich bin mal pinkeln. Bin wieder da. Warum ging das so schnell? Ja, also mein Gamingzimmer ist genau neben meinem Bad und ich habe ein Pissoir in meinem Bad und ich laufe immer in Unterhose rum daheim in Boxershorts, da kann ich dann einfach ja, raus. Ja, im Buchse laufe ich auch immer rum. Der hat einfach ein Pissoir, weil er einfach Geld hat. Stimmt er eigentlich noch? Mister, ich habe zwei Firmen und arbeite trotzdem nix. Ey, der arbeitet nachts ab und zu. Ja, ab und zu geht er mal um 4 Uhr an zu streamen. Ja, ich weiß, weil er dann immer nachts dann bei den in der Firma, wo die Autoteile herstellt, guckt er dann immer, weil die schwierigen Vorgänge ist er gern dabei, damit da keine Fehler passieren, weil die teuer wären. Das hat er mal erklärt. Und die andere Firma wird eh von allein laufen, da muss er nichts machen. Da ist er wahrscheinlich so ein Eigentümer, weißt du, wie die Leute, die immer Aktien, die immer so von irgendeiner Firma 90% Und in Wirklichkeit ist er ein fetter, bärtiger Mann, der hinterm PC sitzt und eigentlich Arzt. Ja, genau, aber harzt und trotzdem jeden Monat seinen genau. Paycheck bekommt von der Firma. Ach ja, ich hab Chris schon angeboten, ich übernehme eine Firma. Wollte er irgendwie nicht, verstehe ich nicht. Vielleicht, weil du nicht... Ja, das wäre natürlich deine super, super Karriere, ne? Also mir hat er ja schon Minecraft von der Steuer abgesetzt. Ja, dann kann er mir doch seine Firma schenken. Ist echt so. Also, ausgleichende Gerechtigkeit hier. Das wäre das Beste. Er bestellt mir Minecraft. Ich frage, wie ich ihm das Geld geben soll. Oh, das macht eh nix. Das kann ich über die Steuer absetzen. Die fragen eh nicht nach, was man da kauft. Ach ja. Das ist bestimmt so einer, der auch dann ein Mercedes E-Klasse AMG als Firmenwagen für die Baufirma anmeldet. Ich weiß nicht mal, ob der überhaupt Auto fährt. Ja, das war jetzt nur Berlin. Das war jetzt nur so ein... Oh, jetzt haben wir gerade noch verraten, wo einer wohnt. Wow, Berlin! Ein Chris in Berlin! Oh, ja, das scheiße, genau Berlin. Ist Janik in Vechelde oder du in... Warte mal, bei dir kann man es ein bisschen mehr eingrenzen. Ich wohne in Saarland. Das ist klein genug. Gell, Kevin, im Saarland. Ja, so richtig. Ja, aber Vechelde nicht, oder was? Saberste. Der Janik wohnt in Braunschweig. Der wohnt in VW-Werk, Im VW-Werk, in Wolfsburg. Richtig, da gibt's ein VW-Werk. Ja, das VW-Werk in Wolfsburg gibt's auch, richtig. Nee, der wohnt im Stadion vom VfL. Die spielen doch gerade Fußball. Gibt mich nicht. Scheiß VfL, mir Champions League. Wolfsburg geht in Führung. Felix? Nein. Eintracht Braunschweig. Spielt keine Champions League. Ist uninteressant. Aber wenigstens ein Traditionsverein. Traditionsverein. Ja, ja. Das ist das, was ich da damit sagen wollte. Die Dinger kosten eigentlich gar nichts. Ich weiß nicht, wo Felix die 300 Euro oder eben hergeholt hat. Alter, das war die erste, halt, die angezeigt wird, aber. Das sind halt gute. Aus der Hand, so Dinge. Easy, yeah. Inpacke. Nur, wirklich? Ja, das packst du, glaube ich, in der Cabrio. Passt das nicht so? Alter, das guckt hier noch aus, das macht nichts. Egal, jo. Aufgebaut, aufgebaut oben drüber spannen. Alter, wie ich mir das gerade vorstelle. Mach ich beide TÜV und sag, das ist dein neues Dach. Das ist mein neues vorstellen. Alles, alles so, Beifahrer sitzt so schräg nach oben guckend. Ja, wir müssen so einen reinknallen, dass wir aus meinem Auto endlich mal ein Cabrio machen, ja? Ich seh's, komm, wir fahren nur noch mit einem halben Golf zurück von dir. Ne, mit dem Cabrio-Golf. Ja, das ist, die Hälfte fehlt ja dann. Die liegt dann. Leg mal, fahren dort vom Campingplatz weg und das Dach liegt noch vom Golf. Bin dafür, Yannick kauft dir einfach ein größeres Auto. Warte. Nett? Okay. LKW. Joa, so Vergewaltigungs-LKW. Alter, so ein geiler, ja. Rape-Van. Ah ja, also den Bus, hab ich doch gesagt. So ein schwarzer Chevy-Bus. Ja, Mann. So alle deine getränkte Matratze. Nee, ich nehm den VW-Bus. Von Dingens, gell? Die haben doch immer. Ja. Ich hab schon gefragt, ich krieg unsere nicht. Ja, Mann, das AT, Alter. Kriegst du den, ne? Deine VW-Bus? Was? Ob du den bekommst, den VW-Bus? Könnte sein. Ja, frag mal, ohne Witz, wenn wir den hätten, wäre halt geil. Ja, Mann. Sechszylinder Diesel, 2,5 Liter. Ja, genau gleichen würde ich auch bekommen, aber also hab ich versucht, aber den krieg ich nicht. Der macht, okay. Der macht sau Laune zu fahren, aber hat null Traktion, Alter. Ey, da tippst du nur das Gas an und die Karre schießt dir unterm Arsch weg. Ich hab Hunger. Hammer. Epoch. Also, wir sind auf 90 aber, Euro übrigens, nicht mal 5 und 5. Aber ich mach DE1000, weil ich gerade ein bisschen Deathmatch zocken will. Achso, ja, mach ich jetzt. Ja, auch bisschen PvP Training und sowas, weil ich glaube, dass ich halt beim PvP immer noch zu scheiße bin. Ach, die sind alle scheiße auf dem Server, auf dem PvP, ja. Ist halt, wenn du bei DayZ PvP hast, ist einfach immer ein komplett anderes Feeling als in allen anderen Spielen, weil du hast immer dieses, ja, Feeling im Hinterkopf, dass wenn du jetzt stirbst, du verlierst irgendwas. Aber die sind alle scheiße um Server, also ich bin im Moment 6 Kills im Plus. Oh, das ist gut. Steht 6, ne, steht 7 ins. Brötchen. Jungs, da ist so ein Link mit so einem Auto, das man da holen könnte für einen guten Keine Preis. Kommentare, dass ich gerade Brötchen esse? Brötchen! Du bist mit. Janik, das ist mittlerweile Gewohnheit, du bist immer am Fressen. Richtig. Ich hab extra 4 Brötchen gekauft, weil ich Hunger bekomme. Ja, wieder Müsli oder Brötchen? Oder Toast? Ich hab mir, ja, ich hatte ja zwei. Ist das das richtige Brötchen? Was für ein Brötchen? Ich hab's ja mit Felix. Ist das richtige Also, ist das original? Das richtige Brötchen! Nee, das ist nicht das richtige Brötchen. Also, das ist die Janik. Das ist aber nicht das richtige Brötchen. Ja, du weißt, was ich meine. Hä? Er möchte, dass du sein Brötchen anfasst. Ja, bitte. Ja, das mache ich doch gerne. Also Felix, bin dafür, den kaufen wir. Wen? Den Janik, oder? Nee, den Bus. Der Bus ist doch geil. Ich kann ihn leider nicht angucken, weil ich in der Küche stehe. Ah, in der Küche, haha. In deinem ein Zimmer, du meinst in der Küchenzeile, die du irgendwie in das Zimmer... Mit Ey, Mate, hast. In ein paar Tagen habe ich mehr, ja, als nicht nur eine Küche, 88 Alter. 88 Quadratmeter. Junge, 88 arische Quadratmeter. Das war mir ja auch noch witzig, ja. Das Was? War mir auch 87? Du wärst nach Moskau. Das war mir auch noch... Wohnung mit 88. Ja, das war mir auch wichtig, weil sonst... Die war mir gleich attraktiv. Ich habe sie gleich gesehen. 88 Quadratmeter, habe ich gedacht. Ey, das muss doch... Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen, meine Freunde. Interessant. Dafür kommt zurück. Polen und Deutschland. Ich bin der Reunion, das fällt. Reunion, sage ich schon, die Reinkarnation. Entschuldigung. Lassen uns nicht mit dem. In der Schule. Aber Janik, wir brauchen unbedingt für die Autos dann Walkie-Talkies. Oh ja. Das wäre so lustig. Ja, da braucht aber jeder auch einen. Ah, wir müssen immer mit Over und Kommen und Ja, was, ne? Wir müssen aufs Mikrofon gucken. Marder 1, Marder 2. Ja, bitte. Wir brauchen Codenamen. Codenamen. Führer Rot an Rot 5. Ejakulierender Falke. Nee, ich bin Falke. The Fighting Peacock. The Fighting Peacock. Oder das war doch der Hammond, ne? Ja, ich glaub schon. Lol, ich spawne und ich bin down. Nichts gelaufen. Ich hab mich ja nicht mal bewegen können. Laufen. Wir kennen Internetradio. Was ist Internetradio? Ich will nicht Rebel Radio. Rebel Radio. Du kannst ja ganz einfach Dingens hier. Wir brauchen so einen richtigen Funkwagen. So einen. Weißt du? Alter, wir brauchen so ein Backpack-Radio. Alter, so ein Zweite Weltkriegsradio, wo man oben noch den Hörer abnehmen muss. Ich bin dafür, wir fahren mit einer mobilen Gaskammer dorthin. Was? Okay, es eskaliert leicht. Es eskaliert, meine Freunde. Halt's Maul. S-A-T. Jeder weiß, wo du wohnst, Flo, und du sagst so Sachen. Egal, komm alle herkommen. Ja, mein Nachname ist nämlich. Warte mal, kenn ich noch einen anderen Flo von hier? Eskaliert. Muss mal gucken, ob ich Flo im Facebook habe. Oh, schade, dass wir den nicht mehr haben. So, warte. Wow! Weißt du, es geht die ganze Zeit um Hitler und Gaskammer und das Einzige, was Yannick sagen kann, ist, ich bin so schade, dass wir den nicht mehr haben. Ja, guck dir den mal an! Ja. So ein. Ey, so ein. Ja, red weiter. So ein, cool. So ein Bus hatten wir mal. Jetzt sind wir mal nach Dänemark gefahren. Ja, dann frag mal hier die Frau Richter. Mit 90. Whatever die war. Ja, doch. Frag die mal, ob du haben kannst. Mein Onkel und meine Tante sind früher immer mit dem Bulli noch. Die hatten einen Bulli, mit dem sind sie immer Touren nach Spanien, nach Südfrankreich, nach Portugal gefahren. Das auch hat auch Bulli funktioniert. Ja, wenn es Spaß macht, mit 50 da runter zu tuckern. Ja, mein aber die heute später ihre Ferrari Dino gehabt, weil ich ziemlich geil finde. Und die sind so gut, dass sie den verkaufen. Den kriegt man mittlerweile irgendwie so 500.000 Euro oder so. Und der hat die irgendwie 70 gekostet oder so. Das ist voll die Wertanlage, aber die haben die irgendwie trotzdem noch gewinnbringend verkauft. Also was ich höre, ist ein Heli, easy. Ich werde. Was? Alter, ich gehe mal auf James Edition. Beste Website und guck mal nach einem Hubschrauber, den wir uns vielleicht kaufen können. Natürlich. Oh, das erste, was ich sehe, Porsche 911 Turbo für 340.000. Okay, Helikopters, 106 Angebote. Bei mir wird's knapp, noch Heli-Führerschein zu machen, bis dorthin. Gibt aber auch echt Leute, die sind scheiße. Doch, ich mach das jetzt einfach alles in einem. Also hier, also das Problem ist, die sind all so teuer, da ist nur Preis auf Anfrage. Okay, der hier kostet 600.000. Und der Preis auf Anfrage, so wir legen zusammen und das bieten wir dann an. Ja, also mir hätte gern für ihren okay, nee, der hat einen Preis dran. 1,3 Millionen. Was sind denn die 1000 Server für ein Scheiß, Alter? Der ist voll überlastet halt. Ich darf jetzt hier nicht spielen, weil ich kein Overwatch installiert habe und ich darf auch keinen Turbo Key benutzen. Da setzt er sich automatisch hin, darf ich nicht mehr aufstellen. Scientist Key. Wir können uns auch gleich irgendwo eine Villa kaufen, zum Beispiel hier The Playboy Mansion kann man kaufen. Er will sich halt eine Villa kaufen. Warte mal, hat sie Hugh Hefner gekostet? Du kannst ja die Playboy Mansion kaufen. Der braucht Geld. Listenpreis 200 Millionen. Och, das geht ja noch. 12 Schlafzimmer, 21 Bäder. Ah ja, der braucht Geld. Irgendwann wird Viagra zu teuer. Wohnfläche 1858 Quadratmeter. Okay. Was gibt's noch so an Luxus-Real Estates? Die Mansion 14 in Paris. 14.000. Ich finde das einfach so geil, das ist einfach James Edition. Ich weiß gar nicht, Dennis oder so hat uns irgendwann mal die Seite gezeigt. Das ist einfach eBay für Superreichen. Ah, hat schon Politikmox, oder? Ja, ja, das habe ich mit Politik mal erwähnt. Da gibt's Sessel aus Kalaschnikows und Tigerleder. Also das Gestell ist komplett aus Kalaschnikows, aus Silberne und das Polster ist aus Tigerleder. Der kostet Listenpreis, Preis auf Anfrage, klar. Der kostet Listenpreis, Preis auf Anfrage. This chair is composed of chinui, formerly still in serve, 4 AK-47 featuring a fixed stock and 2 AK-47 featuring a so-called folding stock. Ich glaube, ich habe mein Motorrad gefunden. Wer macht Motorcycle? Gute. Wer macht Motorcycle? Wurde mega angeschossen, Alter. Vor allem, was auch geil ist, da gibt's einfach Lifestyle and Collectibles. Da gibt's Lampen, die kosten 20.000 Euro. Und eine davon gab's in Berlin. Die wollten Mirko und ich, als wir in Berlin waren, unbedingt dort abholen kommen. Lifestyle. Und wir gönnen uns einfach in den Chat. Warum nicht? Ja, 5,2 Millionen. Ich würde sagen, bist doch, drin. Hab doch zwei davon in der Garage. Das ist aber ganz schön große Garage. Neben meinem Golf 4. Du kannst ja auch Uhre für Millionen kaufen. Also ich hätte ja gerne 1988er Hawker 800A. Habe ich zwei von. Deiner Garage. Neben meinem Golf 4. Wir hatten Allentown, USA abholen gehen. Bei Cars sind so ganz normale Autos dabei, ne? Da kann man sich ein SLS Coupé in Deutschland kaufen. Okay, oder hier, Ferrari Dino, 290.000. Warum nicht? Den haben wir ja vorher angesprochen, aber da gibt's ach so, sowas von abgefuckt kranke Fahrzeuge. Felix, was haben wir Mäue, wenn die für sie kann, die anderen Leute? Frei. Ah gut, ich hab gedacht, mir schreibe irgendein David. Nee, warum? Ja, weil die Bio schreibt. Ja, und Bio schreibt auch mal. Ne, da haben wir frei. Wir haben ja alle Arbeit jetzt durch, bis auf Kunst. Ach, übrigens, Kunst geht alles, kommt alles dran am Dienstag. Kommt alles dran von Kubismus bis Nazi-Kunst, was wir jetzt gemacht haben. Und außer der Dadaismus, den der Hitler ja so gemocht hat. Was hat er gesagt? Das sind alles geisteskranke Leute, die keinen Erfolg im Leben haben und den Bolschewismus. So. Aber das ist ja eh nur Kunst. Dafür lernt man ja die Arbeit, verkackt man, kriegt durchs Bild, kriegt man eh wieder gut die Note. Also. Ich würde gerne wissen, was ich in Ready habe. Ich kann ja mal immer freuen, auf deinen Wunsch hin. Ich schreibe da Nachricht, dass du es wissen sagst. Okay. Bringt aber, glaube ich, nicht viel. Und dann bitte noch Mathe. Weißt du, wer die 0-0 hat? Ich weiß, wer in Englisch die 0-0 hat, wahrscheinlich ist Ines. Ah jo, hab ich mir auch schon gedacht. Tralle, Alter. Alter, der Ernst ist so ausgerastet und hat dann einfach seine Arbeit auseinandergerissen. Während der Unterricht noch? Ja, die hat halt Einzelgespräche. Die Arbeit ist katastrophal ausgefallen, die hat Einzelgespräche gemacht. Die hat im anderen Saal geguckt, hat halt immer einer aufgerufen. Und der dann die Arbeit abhole kommen, hat er mit dem gerettet. Und als der Ernst halt gekommen ist, erstmal total aufgeregt, dann hat er auf einmal gemerkt, dass er hat zwar 10 Connectors verwendet, hat aber nur ein Drittel der Punkte für Connectors, die möglich waren. Ja, ja. Und der Mike hat weniger verwendet und hat die Hälfte der Punkte, die möglich waren. Irgendwann hat er sich so aufgeregt, hat die Arbeit hochgeschmissen, hat so aufgefangen, hat zerrissen, immer weiter zerrissen und dann haben sie direkt von der Stunde Puzzle gespielt mit der Arbeit. Alter. Das Aufgabeblatt haben wir nochmal zusammengekriegt, recht nett. Der Recht ist irgendwann in der Ecke gelandet. Also, okay, ich hatte dem Felix sein Cartoon, den er beschreiben sollte, weil es kommt jetzt safe in der Arbeit der Cartoon dran. Ach, Gott sei Dank. Und, da haben wir heute zwei zum Test gekriegt. Ich konnte da leider keine mitbringen. Dafür habe ich da alles mitgenommen, was meine Geschichte gemacht hat. Was? Ja. Es war sau viel. Sau viel. Ich mach's aber eh nicht, also von daher. Ich auch nicht. Ja, das. Felix hat einfach 12 die beste Arbeit, besser als Alissa. Das Alissa hat sich kaum aufgeregt. Echt jetzt? Ja, ja. Der Felix? Ja. Der hat ja wahrscheinlich nicht mal die Geschichte gelesen. Nee, wahrscheinlich nicht. Oh Mann. Der hat einfach 12. Der Ernst hat einfach inhaltlich genau das gleiche. Aber anscheinend, ja, bewertet ihn noch beschissener als die Erhard. Weil ich meine, wenn es Alissa da so scheiß Not hat. Der Ralf ist jetzt der Doppel-Null-Agent, der Doppel-Opti-Agent. Warum weil... Doppel-Null? Er hat 0-0. Ach, ich hab gedacht, er hätte zweimal jetzt 0-0 geschrieben. Nee, nee, aber Doppel-Null halt. Und da ist er reingekommen, was hasche Doppel-Opti. Und hat da hier so Opti, sei Opti-Zeichen gemacht. Was hat denn der an Mathe? 0-4, genau wie ich. Oh, hoffentlich hab ich was Besseres. Was kritisch. Und der Michael, der Wilhelm hat ja einfach 0-3. Der Wilhelm. Ich find's einfach so lustig, dass ich in Chemie 0,5 fand. Ich habe 0,8, bam! Ja, vor allen Dingen, sau viel waren rot, die eigentlich nicht rot waren. Felix hatte 0,4 einfach. Der hat 7,5, der ist 7,5% schlechter als ich in der Arbeit. Das heißt, er ist 7,5% schlechterer Mensch als ich. Aber jetzt mehr, warum hat der Hut die laut vorgelesen? Hat er immer vorne hingestellt, hat die Note vorgelesen? Ja. Aber ich werde euch jetzt eure Noten vorlesen. Hat jemand was dagegen, dass die genannt werden? Hat sich keiner gemeldet? Du warst nicht doof, hatte ich zu melden. Ich hätte nichts dagegen gehabt. Wer hat die beste Note? Ist Charlotte sogar. Mit wahrscheinlich ist Charlotte und wenn der Nils fertig ist, diskutiere der Nils. Ja, der hat noch eine 12. Hat er echt schon wieder diskutiert? Muss man ja Anfrage stellen beim Herr Hut. Welche muss er schriftlich stellen? Ja, ich weiß. Damit sowas wie ein Nils. Ich war da gerade wahrscheinlich extra wie so Leute. Ja, aber eigentlich war ziemlich lustig, muss man sagen. Der Ernst ist die ganze Zeit auf der Bank rumgeturnt und hat den Mirko angeschrien und es war lustig. Und was hat der Mirko? Vor allen Dingen der Mirko, der Knecht, ne? Ja. Aufpasse. Der Ernst zerreißt die Arbeit, ne, und hat sich nichts Böses dabei gedacht und Mirko erzählt das einfach der Frau Schäfer beim Einzelgespräch. Echt jetzt? Ja. Der hat vor allen Dingen zuerst hat er gemeint, dass es Schüler gibt, die wären nicht mit ihrer Notengebung zufrieden. Und da hat die Schäfer einfach gesagt, dass ihr das scheißegal ist. Also sie hat gesagt, das ist außerhalb ihrer Peripherie. Also ihr ist es scheißegal. Also ja, also ist die scheiße als Lehrer, also beim Benote, ne? Mhm. Sie hat vor allen Dingen angeblich die ganze schlechte Note nochmal von der Frau Erhard und von der Frau Bastian Korrektur lesen gelassen und die werden aufs gleiche Ergebnis kommen. Natürlich. Das ist genau wie wenn die Frau Motsch das sagen wird. Ja. Da wird niemals jemand aufs gleiche Ergebnis kommen. Ja, wahrscheinlich so, der Herr Drexler war krank, aber ich hab's trotzdem der andere Politiklehrer mal gezeigt. Ja. Irgendwie Idiot fällt eh drauf drin. Die haben heute Politik geschrieben. Ich wette mit dir, da gibst du bessere Not als 0,9. Unser bestie Note in der Politik, aber der letzte Flo war einfach ein 0,9. Wer war das nochmal? Ist Alissa, oder? Nee, da Alex. Ah, da Alex, stimmt. Und ich habe 0. Silvergard, ich in Politik, ich bin bald durch die Decke gegangen. Ich habe 0,5, mir war es eigentlich klar. Hauptsache dein Kaffee stimmt. Mein Referat müsst ihr eigentlich für euer Sinn, ne? Doch, Kevin, das wäre doch ein cooles Auto. Der da. Ich seh's schon kommen. Ah ja, natürlich, das Kleingeld hab ich schon mal. The Package Royal Streamliner. Also nicht bei Top Gear, also beim neuen Top Gear will ich nicht mehr sehen. Also bei den drei Idioten. 6. Achso, du meinst bei ja. 3 Idioten auf Amazon. Alter, was ist das für Karre? Jungs, ich hab unser Vehikel entdeckt, mit dem wir da nun erfahren. Da brauchen wir Hammer genug Platz. Okay. Ja. Da brauchen wir halt mehrere Stellplätze. Mhm. Was haben wir dann? Was ist aber Automatik? 12 Zylinder? 1600 Horsepower, nämlich. Diesel. Könnt ihr einfach, der hat einfach auf eine scheiß Veranda auf drauf. Mit Sonnendach. Alter, wer bezahlt denn bitte für so hässliches Ding 3 Millionen Dollar? Ja, da waren wir beim Mobile drin. Natürlich, bei mobile Google, die Leute, die 3 Millionen. Bei mobile war da aber im Angebot für 2, achso, ja, da steht ja Euro. Ja, ist umgerechnet, ja. Oh Gott, ist das hässlich. Das Interieur, wenn man vorne rausguckt. Bäh. Ich will es aber trotzdem nehmen. Ich will es nehmen und mit verkaufen. The Cap's striking appearance seems ahead of its time. So nenne Leute, was hässlich ist. Das ist immer ihrer Zeit voraus. Der Wasserkopf ist auch seiner Zeit voraus. Alter, das hast du heute gar nicht mitgekriegt, ne? Hast du gewusst, dass der Wasserkopf schwul ist? Echt? Ja. Pass auf, die Story. Also jetzt echt, echt? Nee, nee. Mach mir da keine Hoffnung hier. Also nicht die Hoffnung, sondern die Hoffnung, dass er ist. So, das hat keiner gehört, mal weiter. Das werde ich hier draus schneiden. Auf jeden Fall, der hat halt Sau, dem sein komischer bester Freund, der Lennart, ja. Die machen immer so zusammen so schwul, ne, und so, dass sie sexuelle Beziehungen miteinander haben. Und auch vor seiner Freundin, also vom Lennart seiner Freundin. Und die hat heute Alex in vollem Ernst angeschrieben mit der Frage, ob er bi ist und ob er sich wirklich an Lennart ranmachen wird und dass er das bitte lassen wird, weil der wäre ja kein so einer und so weiter. In vollem Ernst. Und da hat halt Alex gemeint, dass noch nie jemand so was Dummes zu ihm geschrieben hat. Was das solle wird, was das halt soll. Und da hat sie gemeint, ja, du hast ja auch noch niemand vorher den Freund ausgespannt. Hä? Ja. Also die denkt ernsthaft, dass die eine sexuelle Beziehung miteinander haben. Ach Gott. Lennart und Alex. Dann er schon das Screenshot dort von dem Lennart geschickt, der hat sich nimmer mehr krit. Der ist ausgerastet. So lustig. Wenn deine Freundin sowas von dir denkt. Schon bitter irgendwie, ne? Vor allem, wenn es der Anna dann zuerst mitkriegt. Ja, ist echt so. Janik, wie sieht's aus? Komm mal. Hier, das ist doch mal geil hier. Wem gehört denn eigentlich der TS hier? Keine Ahnung. Oh, irgend so Leute aus Mainz. Alter, der wäre echt geil. Irgend so Leute aus Mainz. Alter, ich fahre da mit Quattro. Alter. Alter, wie sieht das aus? Alter, verdammt. Junge, das ist mega geil, Mann. Aber hinten ist Quad Mama, oder? Mal zwei Crossdro oder zwei Motorräder oder so. Das ist echt so, das wäre easier. Der Ralf und ich, da waren wir im Moped. Ah ne, bis dort habe ich gar keinen Motorradführerschein. Scheiße. Egal, guck dir das Ding mal an. Das ist der No-Roader. Ja, aber ich, von vorne sieht so richtig bescheiden aus, ne? Ja, von außen sieht das aus, als wäre das so voll das simple Expeditionsfahrzeug. Da sind bestimmt so ein paar Klappstühle drin. Von innen ist das einfach so ein Luxus-Lounge. Aber da ist nur ein Bett drin, so ein Doppelbett. Der Cash Mirage, das Kabel Inferno Train. Das 2. Pistenmodus, Geländemodus, automatische Ausnivellierung. Für tropische, auch wie sehr kalte Regionen der Welt. Ja, das ist doch richtig geil, Mann. Ja, hätte ich so ein Teil, ich würde, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich tun würde. Erstmal, welche Baggersee da damit fahren. Überleg mal, wie das um Camping kommt. Junge, hat es bei euch auch geschneit heute und das ist liegen geblieben? Nope. Nee. Nee. Junge, hier liegt Schnee. Hier, warte. Ich hab vorhin sogar noch ein Foto gemacht. Wo ist denn das? Da. Ah, Kevin, lernen wir den Strom, ja, wir verbrauchen Strom, alles gerade Sprit berechnet, den wir brauchen. Ja. Und, also der Ralf und ich braucht jeder im Auto, wenn wir zu dritt fahren, mit dem Bartscherer noch, braucht jeder 26 Euro Sprit für die Komplettfahrt. Ja, das ist fast gar nichts, aber vor allem der Ralf, der fährt jeder mit dem Gas, ne? Janik, ja. Mir bräuchte beide 75,60 Euro beim aktuellen Preis. Beim aktuellen Preis. Ich krieg hier noch Geld bei dem aktuellen Mutter, also von daher. Dankeschön. Dankeschön. Was bekommst du, Kevin? 36 Euro. Mula. Sie hat mal die Abschlussfahrt bezahlt. Ach so, stimmt, dann krieg ich ja. Da hab ich ja gefroren, also gesagt, ich feiere nicht mit, mehr was anderes. Dann nehme ich das Geld einfach so und mach was draus. Ich sag, jo, ich kann da was geben. Nice. Cool. Ich müsste aber erstmal das Auto fertig werden, ne? Ja, wenn ich meine Mutter noch Geld frage, kriege ich 5 Euro. Mein Vater sagt immer, er hat Geld. Kriegst du 5 Euro? Mein Vater sagt immer, er hat Geld. Du mein Gott, naja, wenn ich frage, dann bekomme ich so 5 Euro. Komm, ganz viel Eis kaufen. Geld war immer noch, als ich mit Janine damals zusammen war und hab so zu meinem Vater gemeint, ja, weißt du, Papa, wir fahren nach Saarbrücken, ne? Gehen sie ins Kino, das habe ich so erzählt, ne? Der guckt mich an, weiß aber schon, dass du so als Junge auch mal deiner Freundin dann so eine Cola ausgeben musst. Das war so ein Moment, wo ich mir denke, Vater, halt's Maul. Das muss man aber ans Gesicht sagen. Oh, das habe ich gemacht, damit hatte ich kein Problem. Halt's Maul. Cola ausgeben. Alter, in dem Teil ist sogar eine Waschmaschine drin, Mann. Nee, die Bitch muss alles selber bezahlen, die ist nur Alter. Wow. Aber er hat mir dann immer. Gibt's da Schloss da auch dabei? Auf dem zweiten Bild. Alter, ich brauch so ein Ding. Verkauf mein Haus, das ich nicht besitze. Ist echt so. Dass ich nicht besitze. Alter, hin ist immer dein Vehikel, wo du halt so in die Shops und so fahren kannst. Kannst du. Muss ich das selbst gebaut habe, hinter die Stuhl oder so behinderte Fahrzeug drin machen. Vor allen Dingen von außen sieht das Ding aus wie so, keine Ahnung, so 40er Jahre Expeditionsmobil für die Afrika-Corps. Und innen ist das so Hightech und alles übers iPad gesteuert und da ist der Apfel. Guck da mal diesen riesigen Apfel in der Küche an. Moment, ich muss erst suchen. Moment. Fünftes Bild. Ja, oh ja. Sehr potent. Da ist mal lang dran. Was sehr impotent? Nee, sehr potent. Wer ist impotent? Felix. Was? Ich. Felix ist impotent? Nee, das können wir ja dann testen. Oh. Mach dich vor. Da wäre nicht eine Strahle gekreuzt, da wäre dann. Guck mich jetzt an. Nee. Drück gerade den Metwurst aus dem Ding so raus, dann sieht's aus, als ob's aussieht. Das noch 13 Kacke. Sekunden, Mate. Jetzt piepen gehört. Das Ding hat Euro 5. Hört besser als VW. Oh, es piept wirklich. Das Ding verbraucht weniger als, hat weniger Emissionen als der VW ab, 1 Liter. Sicher. Bin sofort da, Mate. Hauptsache der Painex oder wie der Typ in der Eingangshalle heißt, hat mich gerade gefragt, wer seid ihr? Den habe ich sogar als Freund. Ich hab den auch als ewig, Team. Aber ich kann den Typ eigentlich nicht leiden, weil der scheiß in CS war. Schreibt Freunde vom Daniel. Vor allem, der könnte einfach reinkommen und fragen. Ja, dafür hat er zu viel Angst. Ich glaube, der ist noch relativ jung. Musst den Nächsten drum anmachen, wenn er kommt. Ja, was willst du, Junge? Nee, pusht. Auf A drauf, Mate. Zwei noch. Na, kurz. Beide kurz, beide kurz. Jo. Letzter auch. Schön. Felix, warum nimmst du eigentlich auf? Podcast. Ach so. Felix heißt Podcast. Nennen wir den Podcast. Was heißt eigentlich Florian? Keine Ahnung. Der Schutzpatron der Feuerwehr, das weiß ich. Der Blühende, der Prächtige, der Mächtige, der glänzend ausgestattete. Heißt das jetzt, mein Ding glänzt? Nee, du bist der Prangende, der Glänzende. Also dein Ding glänzt und du bist gut ausgestattet. Also das ist doch schon mal gut. Oh, gibt schlechtere. 2 gegen 2, wir sind die Letzten. Hinter uns! Ja, noch einer Vent Room, linke Seite, und noch einer rechts, kommt raus. Janis, Janis. Oh Gott. Ach, er hat nichts mehr, Mann. Ja, red weiter. Nix können da. Doch, ich Janik, schon Janis, bla bla bla, ist alles abgeleitet von Jan, und also mit Doppel N, und das ist abgeleitet von er hat Gnade erwiesen. Nein, das ist egal, deswegen kann ich irgendwie keinen Kommentar dazu abgeben. Tut mir leid. Also okay. Bei mir stimmt das mit Namen ja irgendwie nicht ganz so, ne? Kevin. Nee, nee, der Name bedeutet hübsch und anmutig. Nee, stimmt doch nicht, stimmt doch nicht. Ja, stimmt, ich wollte auch Felix sagen. Kommt aus dem Lateinischen und bedeutet vom Glück begünstigt, erfolgreich, glücklich oder der Glückliche. Naja, wenn ich mit der letzten Arbeit so angucke, dann stimmt das auch nicht, ne? Ja, jeder hat seine Phase. Es gab mal Papst, Felix. Sogar drei. Es gibt bestimmt ja irgendwann mal Papst, Kevin. Nee, niemals. Es gab, Alter, es gibt mal niemals so Papst, Kevin. Papst Kevin der Erste. Es gab welche zwei? Der Papst, da steht sogar Kevinismus drin. Wikipedia. Es gibt nur den Papst Kevin, der wird mit B geschrieben. Das ist... Vorname der, Nachname Papst. Kevin, Kevin Bacon, er ist amerikanischer Schauspieler. Ah, Yannick, so wollten wir Anfrage beim Campingplatz. Herkunft Vatikanstadt, Vorname der, Nachname Papst. Oho. Bitte ein großer Stellplatz, bitte, fürs Papamobil. Fürs Papamobil. Schön. Es gibt irgendwie relativ viele Fußballspieler mit dem Namen. Also ja. Kevin. Nee, welche? Der Papst. Stimmt, da. Ja. Luca. Nach oben. Ich bin echt dafür, dass wir Luca zu Hause lassen. Aber ich glaube, das können wir schlecht machen, wa? Das geht schon. Einfach einen Tag früher losfahren. Oh, Luca, vergessen Bescheid zu sagen. Sorry. Also, wir sind schon im Wörthersee. Wo bist denn du? Im Wörthersee. Ja, ich dachte, wir wären im Auto. Wir sind tot. Nee. Wir fahren in 10 Minuten los. Jungs, wir sind gleich in Karlsruhe. Ah, ne, wenn dann andersrum. Wir sind schon dort und dann sehe ich gerade, wie man so am Vorbeifahren. Ne, wir können leider nicht fahren, tut mal leid, wir sind alle krank oder fahren wir so am vorbei. Alle so mit einer Fake-Nas und Fake-Schnuppert. So einer Brille. Mit so einer Brille. Dann Luca so, oh. Die sehen aber nett aus. Die waren oh, bestimmt zu sehr sympathisch. Ja, dann heilt er uns an und freut, ob er mitfahren darf. Fahre jetzt im Wörthersee. Nicht mitfahre. Genau so redet Luca weiter. Der ist bis nach Bangladesch geflogen, Alter. Bangla, Bangla, Bangladesch. Also ich bin wirklich dafür, dass du mal anfragst, ob du den Bus haben kannst. Achso, ich hab gedacht, ob ich den Papst auf den... Das wäre halt ganz nice, weil dann hätten wir so ein bisschen Stauraum, Mate. Warum haben wir eine Auszeit... Ach ne, die anderen haben eine Auszeit genommen. Was für Auszeit genommen? Es gibt mittlerweile Auszeiten im Matchmaking. Kannst du für voten. Das ist eine Minute Pause. Wirklich? Ja. What falls mal einer pissen muss. Das ist ja sau nice. Oder ein Disconnect hat. Das ist so viel Flexibilität habe ich Gaben gar nicht zugetraut. Man kann aber immer noch nicht dem Bot sagen, dass sie was droppen sollen. Oh. Und die rennen immer noch. I will plant the bomb for an hey, hier. No. Wusstet mich irgendein Spaß? Ja, mach ich eh schon. Wirklich dich, Lampe. Okay. Warum? Ich hatte Meinung, er wäre gut. Warum schreibt der JP in den Chat? JP irgendwie polnisch? Ich hab bei V1 geschrieben. Ich freue mich krass auf Wörthersee. Auf meinen 18. Da freut sich eh keiner drauf. Darauf ja nicht zu vergewaltigen, auf meinem 18. Ich wollte gerade sagen, du bist der Einzige, der sich auf deinen 18. freut. Ja, ich krieg ja auch die Geschenke. Ja. Dann dürft ihr erfahren. Und ich lasse das Lied von Weekend abspielen zu dem Thema. Ja, kenne ich. Mhm. Fällt mir gerade nichts mehr zu ein. Ja, das mit dem, alle singen wir mit, doch insgeheim hoffen wir, dass du am Kuchen erstickst und so. Ja, genau. Ja. So, Jungs, ich muss ganz, ganz hart aufs Klo und ich habe jetzt auch keine Lust mehr und kein. Beziehungsweise, ich habe schon noch Bock, ich würde jetzt auch gerne irgendwas zocken oder so, aber nee, es ist hier morgen Schule und dann heulen die wieder rum, obwohl morgen eigentlich einfach keine Schule ist, weil eigentlich jetzt nur Fächer, in denen Schwachsinn ist. So. Morgen erstmal 4 Stunden Werkstatt. Na, Jaffa, das Problem habe ich nicht. Ja, aber nur weil du keine Ahnung, weil dir die Eier abgefallen sind oder sowas. Nicht zu laut sein, nicht zu laut. Darüber redet man nicht. Genau. So, Yannick, ich wünsche dir einen schönen Abend und einen schönen Yannick. Start in die neue Wohnung. Nur ich, ja. Ja, nur Kevin, du. Dir wünsche ich gute Besserung. und sei morgen selig bei mir in Politik. Ja. Nur dir wünsche ich viel Spaß in der Werkstatt. Dankeschön. Hoffentlich schneidest du dir irgendwas ab. Ich werde versuchen. Stirbt ihr alle an AIDS. Wenn ich das mache, denke ich an. Vor allem dieser komische Felix, der hier noch auf dem TS ist. Okay, ja, dieser Painex. Der ist bestimmt Felix. Ja, der ist bestimmt Felix. Nee, der hat so einen Namen nicht verdient. Der ist bestimmt irgendwie Luca oder sowas. Ekelhaft, dieser Name. Ekelhaft. Hau den gleich weg, Alter. Der boostet mich halt nicht, dieser dumme Hurensohn. Einen wunderschönen guten Abend, meine Freunde. Wir sehen uns pushen, beim nächsten Mal.